Ein Atelier im Irrenhause. Von E.P. Aus Die Gartenlaube, Heft 1, Seite 14 bis 16. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Ein Atelier im Irrenhause. Von E.P. O, welch ein edler Geist ward hier zerstört. Hamlet. Heute erhielt ich einen Brief aus Dresden, ein kleines Blatt, die Buchstaben groß und unsicher, denn die einst so hellen Augen, die über diesen Schriftzügen hingen, sind trübe und müde geworden. Und eine Stelle dieses Briefes war es, die mich so tief ergriff. Sie lautete: Mein armer, unglücklicher Bruder August Richter, für den Sie sich so warm interessieren, lebt noch immer auf unserer Landesirrenanstalt, dem Sonnenstein. Jahre sind vergangen, seit ich, seine arme Schwester, zu Ihnen von seinem Geschick gesprochen, aber er ist jetzt ruhiger geworden. Er zeichnet wieder, ohne das Vollendete zu zerstören. Man hat ihm ein besseres Zimmer gegeben und sogar noch ein Dachstübchen zur Verfügung gestellt, wo er sich eine Art Atelier eingerichtet. Der gütige Professor L. zeigte mir wunderbare Blätter von ihm, Entwürfe voller Kraft und Schönheit, römische Erinnerungen, Klosterhöfe, Refektorien, Mönche, dazwischen wieder Schlachtenszenen, großartige Gruppierungen, gefangene Griechen, von Türken geführt, alles gewaltig und kühn, wie in seiner besten Zeit. Und darüber der arme Kopf und die Stirn mit dem Schatten des Wahnsinns, die zerstörte Schönheit und ein Atelier auf dem Sonnenstein. Ein tiefes Dunkel ruht auf der Ursache des Wahnsinns dieser wunderbar begabten Künstlernatur. Vor vielen, vielen Jahren, so erzählte man mir, 1820 zog ein junger Zeichner, dessen auffallendes Talent ihm ein Reisestipendium verschafft, von Dresden nach Rom. Die damaligen Professoren der Akademie entsetzten sich mehr vor dieser sich ihnen enthüllenden Titanenkraft, als dass sie sich ihrer freuten, und waren im Grunde froh, den August Richter, dem die königliche Huld eine Stelle als Zeichenlehrer in Aussicht gestellt, loszuwerden auf ein Jahr. Vielleicht kam er nicht zurück, vielleicht ließ er sich anderswo halten, 12 Monate sind eine lange Zeit. Ein junger Maler, der alles anders machte, als sie selbst es seit Jahren lehrten und ausführten, war ein gefährliches Beispiel für folgsame Schüler. Man nahm ihm heimlich das Versprechen ab, künftig hin genau nach den alten vorgeschriebenen Regeln Unterricht zu erteilen, und ließ ihn ziehen. So ging er denn, den Kopf voller Ideale, das Herz voller Seligkeit, den schlimmen Weg. Er pilgerte nach Rom. Seine Ankunft dort fiel in die letzte Zeit des Aufenthalts Thorwaldsens daselbst. Der Adlerblick des großen Meisters erkannte sofort das eminente Talent jenes jungen Deutschen, der ihm bescheiden und doch voll edlen Künstlerbewusstseins allerlei Blätter vorlegte. Köpfe, Kindergruppen, Erntezüge, Kartons in mächtigen Zügen hingeworfen. Es war etwas in diesen Zeichnungen, das an die Hand Michelangelos erinnerte, jene Hand, die mit dem Hammer an das Knie des steinernen Moses schlug, während er, der Schöpfer der eben vollendeten Riesenstatue, in die Worte ausbrach: Nun sprich. Thorwaldsen soll damals über August Richter geäußert haben: In ihm steckt mehr als ein Maler. Der junge Künstler begann auch mit Eifer und Erfolg in der Werkstatt des nordischen Meisters zu arbeiten, und wer weiß, ob nicht die Blume dieses seltenen Talents in solcher Atmosphäre sich leuchtend entfaltet haben würde, wenn Thorwaldsen damals nicht von Rom geschieden wäre. Das war ein schmerzlicher Abschied, wenn auch voll Wiedersehenshoffnung. August Richter hatte sich in voller Begeisterung nur diesem einen Größten angeschlossen, und alle anderen Künstler waren ihm fremd und fern geblieben. Nun sah er sich ohne Halt und Führer. Dies erregbare Herz, diese empfängliche Seele erschrak plötzlich vor der Flut von Eindrücken, wie sie in Rom heranrollt und aufschwillt wie ein Meer. So stand er denn fortan einsam in aller Kunst- und Schönheitsfülle der ewigen Stadt. Einsam vor der Wunderkuppel des St. Petersdomes, einsam vor der Götterschönheit, wie sie die Statuen des Altertums enthüllen, einsam in der Sixtinischen Kapelle vor der Majestät der Gestalten Michelangelos, wandelte einsam in den Zaubergärten der Villen Ludovisi und Borghese. Da arbeitete er dann, wie andere vielleicht ein Tagebuch schreiben, um das Erlebte oder Geschaute zu fixieren, oft halbe Tage lang ohne aufzuschauen, und am Abend streifte er umher, bis tief in die Nacht hinein. Das Rom im Mondlicht war doch erst das eigentliche Wunder-Rom. Länger als ein Jahr blieb August Richter in Rom, aber über der letzten Hälfte seines römischen Lebens hängt ein undurchdringlicher Schleier. Seine Briefe an die treue Schwester waren anfangs voll trunkener Freude, die Künstlerseele schwelgte in dem Reichtum der Schätze, die ihm alle gewissermaßen gehörten. Dazwischen freilich kamen oft Ausbrüche von jener Schwermut, die das wahre Talent so oft beschleicht, wenn es sich den unvergänglichen Meisterwerken des Genius gegenüber sieht. Später schlich sich ein fremder Farbenton in diese Blätter, ein flammendes Rot, ein glühendes Licht, es stieg wie betäubender Orangenblütenduft auf aus den seltsam rätselhaften abgerissenen Zeilen, der das zärtliche Schwesterherz beängstigte. »Frage nicht«, schrieb er einmal, »warte geduldig, bis ich komme, um dir zu erzählen und dich mitzunehmen nach Rom. Hier nur ist der Himmel blau, hier nur blühen die Rosen, weiße und rote, aber die roten sind doch die schönsten.« Was bedeuteten diese Worte? War ihm ein Götterglück geworden, von dem zu reden der Tod brachte? Hatte die Venus von Milo warme Menschengestalt angenommen, um ihn in ihre Arme zu ziehen? Wer weiß es. Es flogen nun lange, lange keine Briefblätter nach Deutschland mehr. Aber der deutsche Maler selbst trat an einem Winterabend in das stille Stübchen der Schwester. Sie schrie auf, als sie ihn sah, und warf sich an seine Brust. Wie verändert er erschien, wie bleich und abgezehrt und doch wie hastig und unruhig in allen seinen Bewegungen. Die Augen glühten wie im Fieber und die Wangen waren eingefallen. Die Freude der Schwester, die bei seinem unerwarteten Erscheinen so hell aufgeflammt, sank rasch zusammen. Sie sah, der Bruder war krank, sehr krank. »Ich muss rasch an die Arbeit, um Geld zu verdienen für dich und mich«, sagte er, »denn ich will im Herbst zurück nach Rom. Nur den ersten Kursus will ich abhalten, dann gehe ich fort, aber frage mich nicht, frage erst, wenn wir beide zusammen auf dem Wege sind.« Und die treue Schwester fragte nicht, ob ihr auch schier das Herz brach vor Weh. Wohl aber umsorgte sie ihn mit unermüdlicher Geduld und Liebe. Von seinen Arbeiten hatte er nichts mitgebracht als ein Skizzenbuch voll loser Blätter. Die anderen waren verweht und zerstreut. Wohin, sagte er nicht. Überall aber hatte er Rosen hingezeichnet, jedes Eckchen war verziert mit Knospen und Blumen oder verschlungenen Girlanden. Keine anderen Blüten, nur Rosen, nichts als Rosen mit ihren Blättern und Dornen. Der Arzt schüttelte den Kopf über ihn, die Herren Professoren der Akademie flüsterten miteinander über sein seltsames Wesen. Aber als er sich zur Stelle eines Unterlehrers meldete, wagten sie nicht, ihr Versprechen zurückzunehmen. Es stand etwas so Drohendes und Furchtbares in den einst so wunderschönen, schwärmerischen Augen. »Schnell, schnell«, murmelte er oft mit sich selbst redend, sich selbst antreibend, und dabei saß er doch müßig da, die blassen Hände lässig ineinander gefügt, den starren Blick in die Ferne gerichtet. »Glaubst du wohl, dass wir genug Geld haben zur Reise?«, fragte er zuweilen unruhig. Unter den Schülern wurde er lebendiger. Sie staunten ihn an, fürchteten sich aber nicht vor ihm, er war mild und geduldig mit ihnen. Nur, dass er zuweilen ruhig sagte, »Raphael selbst hat mich so gelehrt, also müssen Sie es auch so machen.« Oder, »Diese Verkürzung hat Giulio Romano mir gezeigt.« Oder, »Michelangelo würde diese Linie mir nicht erlaubt haben, also kann ich sie Ihnen auch nicht erlauben.« Zuweilen erzählte er ihnen völlig klar, doch mit dem Ausdruck höchster Begeisterung von Rom. Von den Wundern des Kolosseums, von dem Vatikan, von dem Palast Farnese und der Farnesina des Chigi mit den raffaelischen Fresken zu der Geschichte des Amor und der Psyche, von dem Garten der Villa Bel Respiro und der Wiese der Anemonen, von seinen Feigen- und Orangenbäumen und dem Blick auf Rom und die sanften Linien des Sabinergebirges. Nur wenn er die Glut der Farben schilderte, wie sie über den Bergen hing und vom Himmel strömte und auf der Erde zitterte, dann verwirrten sich seine Gedanken und Worte plötzlich. Er fuhr mit der Hand über die Stirn. »Es kann sie keiner mehr festhalten«, sagte er und brach ab. Daheim aber hörte ihn die Schwester wieder und immer wieder murmeln, »Schnell, schnell!« An einem Sommertage war es, als sie leise in sein Zimmer trat und ihm einen Strauß weißer Rosen brachte. aber sein Gesicht wandelte sich in so erschreckender Weise bei diesem Anblick, dass das Herz der Schwester stillstand vor Angst. Hastig griffen seine Hände nach dem Strauß. Im ersten Augenblick war es, als wolle er die Blumen zerreißen und zertreten. Dann aber pressten sich die feinen Lippen zusammen, die blasse Stirn neigte sich über die Blumen, in langen, tiefen Atemzügen sog er ihren Duft ein. Der Kampf löste sich, die Züge wurden mild, schwere Tränentropfen fielen auf die weißen Rosen. »Woran denkst du, Teurer?« »An das Fest in der Kirche Maria Maggiore, das schönste Rosenfest der Erde.« »Willst du mir davon erzählen?« »Ich will mich besinnen.« Und halblaut wie im Traum, mit der einen Hand den Strauß fest umschließend, die andere in die Schwesterhände versenkend, erzählte er, als ob er von einem Fremden redete. Es war auch an einem Sommertage, als der deutsche Maler wieder einmal wie so oft das Grab des Salvator Rosa besuchte in der Kirche des Michelangelo bei den Thermen des Diokletian, die man Maria degli Angeli nennt. Dort sann er am liebsten nach über das Geheimnis der Farbe und wie der Meister es wohl angefangen, dass er sie mit seinem Pinsel so festgehalten und warum es dem armen Deutschen nicht gelingen sollte. Und die Mönche des Kartäuserklosters neben der Kirche grüßten freundlich herüber, denn sie kannten den Fremden und hatten ihm erlaubt, ihren schönen Hof mit den dorischen Säulen und den Zypressen, die Michelangelos Hand gepflanzt, zu zeichnen. An der Mauer des Klostergartens rankten weiße Rosen empor, und solch eine weiße Blume in der Hand und sein Skizzenbuch unter dem Arm ging er an dem Tage des 5. August fort aus seinem Friedensversteck mit dem Vorsatz, einmal eine Osteria zu besuchen und ein Glas feurigen Orvietos zu trinken. Als er aber an der Fontana dei Termini vorüberkam, schnitten ihm die steinernen Fratzen des Prosper da Brescia allerlei seltsame Gesichter und streckten ihre Riesenarme aus, ihn festzuhalten. Er eilte jedoch nur umso schneller vorwärts der lieblichen Kirche Maria Maggiore zu, deren Pforten eine Schar Frauen und Männer eben belagerte. Immer mehr Menschen strömten herzu, und der junge Maler fragte endlich einen Mönch, der eben daher schritt, ob man dort ein Fest feiere. Die Antwort lautete, man begeht heute das Fest Ad Nives, das Schneefest der Maria. Aber Schnee im hohen Sommer, Schnee in Rom? Der Deutsche vergaß seinen Orvieto und trat in die heiligen Hallen. Weihrauchduft wallte ihm entgegen, eine süße Dämmerung füllte die drei Schiffe, nur die Marmorsäulen schimmerten in blendender Weiße. Am Altar leuchteten aber zahllose Kerzen neben der Gestalt der Himmelskönigin, und die reiche Decke des St. Gallo mit den Arabesken des Giotto hing wie ein golddurchwirkter Schleier über ihm. Er trat an die herrliche Kapelle der Sforza, die fast im Dunkeln lag. Kaum unterschieden seine Augen die Umrisse einer Frauengestalt, die vor dem Seitenaltar kniete. Ein greiser Priester erzählte eben der andachtsvollen Menge die Entstehung der Kirche Maria Maggiore in schlichter Rede. Ein reicher Patrizier Roms, dessen einzige wunderschöne fromme Tochter von einer gefährlichen Krankheit erstanden war, auf besondere Fürbitte des Papstes Liberius, bat die Gebenedeite, von ihm ein Opfer zu verlangen, zum Dank für die Errettung seines Kindes. Und ein ähnliches Gebet schickte zu derselben Stunde Liberius zum Himmel. Er dankte unserer lieben Frau, dass sie seine Fürbitte angenommen und erhört, und flehte sie an, ihm ein Zeichen zu geben, welches Dankopfer ihr wohlgefällig. Beiden Betern aber erschien die Mutter Jesu in strahlendem Glanze im Traum und befahl ihnen, eine Kirche zu errichten auf jener Stelle, wo sie am Morgen den ersten Schnee finden würden. Sie begegneten einander an einem großen Platze, wo selbst der Wind in vergangener Nacht von dem Gemäuer ringsumher die Blätter weißer Rosen in dichten Massen zusammengeweht, dass sie fußhoch den Boden bedeckten, und die Kirche Maria Maggiore wurde genau dort errichtet, durch die reichen Gaben eines dankbaren Vaters und eines frommen Papstes, und sie erstand in nie gesehener Pracht. An einem 5. Augusttage wurde sie eingeweiht, und alljährlich fällt von der Decke herab auf die Menge der Gläubigen der Schnee aus der Hand unserer lieben Frau. So redete der Priester, und als er verstummte, rieselten aus der Höhe der Kirche tausend und abertausend weiße Rosenblätter auf die Schar der Beter nieder. Alles war ihm nu bedeckt von dem Schnee der Maria, und ein wundersüßer Duft strömte berauschend durch die Kirche. Wie im Traum fühlte der deutsche Maler die Blätter niedergleiten an seinen Wangen. Er fühlte ihre Kühle an seiner Stirn und sank auf seine Knie nieder. Wie lange er so lag, wusste er nicht. Er schrak empor, als eine Frauengestalt aus der Kapelle der Sforza schritt und langsam aus der Dämmerung in den Glanz der Kerzen trat. Die schwarze Mantille, die sie nach der Art der spanischen Frauen trug, war zurückgefallen. Der Kopf trat frei aus der Umhüllung hervor wie ein Stern aus einer Wolke. Das Antlitz zeigte die göttlichen Linien der Venus von Milo, aber Kolorit und Ausdruck war der einer Sibylle des Dominicino. Einzelne weiße Rosenblätter hingen in ihren schwarzen Haaren. Wie ein Blitz traf ihn plötzlich der volle Strahl ihrer Augen. Ihre Hände umschlossen einen Strauß roter Rosen. Warum rote und keine weißen Blumen, wie sie zum Feste Art Nives passten? Der Diener stand hinter ihr. Der deutsche Maler war bald an ihrer Seite und verließ mit ihr den Klosterhof. Seitdem habe ich die weißen Rosen vergessen. Ich sah nur rote. Sie liebte die anderen nicht. Ich pflückte nur rote, aber frage nicht, wo sie blühten. August Richters Wahnsinn, der sich täglich steigerte, blieb bald kein Geheimnis mehr. Er trat heftig und immer heftiger auf. Man entsetzte ihn seines Lehreramts bis zu seiner Genesung, wie die Form lautete. Seit dieser Mitteilung beschäftigte er sich meist damit, Geld zu zählen, ob es wohl zur Reise nach Rom reiche. Bald versuchte er, seine Sachen zusammenzupacken, und ermahnte dabei seine Schwester dringend, ein Gleiches zu tun. Dazwischen saß er wieder tagelang in dumpfem Hinbrüten, nur dann und wann jenes schreckliche, angstvolle »Schnell, schnell« murmelnd. Er zeichnete wieder Rosen, Girlanden, Kronen, Arabesken, aber immer nur Rosen. Man brachte ihn endlich nach dem Sonnenstein, wo königliche Gnade und mitleidige Freunde für den Unglücklichen die Kosten eines Stilllebens im Irrenhause bezahlten und bis zur Stunde bezahlen. Jahrelang tobte der arme Gefangene und versuchte, seinen Wächtern zu entfliehen. Dann wurde er ruhig, mischte blaue Farbe und strich blau an, was ihm unter die Hände kam. Später formte er wieder großartige Modelle aus Gips und Bart und flehte immer und immer wieder um Marmor, damit er sie lebendig machen könne, und da kein Marmor kam, zerschlug er seine Formen. Jetzt endlich hatte er, wie die arme treue Schwester schreibt, in einem Dachstübchen sich wieder ein Atelier errichtet, und zeichnet, und liebevolle Hände bringen die wertvollen Skizzenblätter in Sicherheit. Der Hof des friedvollen Kartäuserklosters in Rom mit dem Brunnen und den Zypressen des Michelangelo ist vielleicht wieder aufgetaucht unter seinem Stift. Aber Rosen zeichnete er nicht mehr. Nie mehr. Ende von »Ein Atelier im Irrenhause« von E.P. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com Der letzte Schuss von Elisabeth von Heiking. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie war es nur gekommen? Wer hatte zuerst vorgeschlagen, von dem Theater aus, wo die Jahresrevue gegeben wurde, noch ein Stündchen beieinander zu bleiben? Dessen erinnerte sich nachher keiner. Auch Ellen nicht. Auf der Schwelle des Theaters stehend, hatten sie den Gassenhauer-Refrain von vorhin, der ihnen allen noch in den Ohren lag, vor sich hingesummt, unschlüssig, in welches Lokal zu gehen. »In den Club«, hatte einer gesagt, »es ist noch das Beste.« Und sie waren hingegangen und hatten Ellen mitgenommen, der sonst den Club nie besuchte. Es war etwas getrunken worden. Dann hatte es geheißen, »wollen doch mal nachsehen, wer heute jäut.« So hatten sie den Weg in den Speisesaal gefunden. Eine Baccarat-Partie war im Gange. »Ah, Masier ist da«, sagte einer der Neuangekommenen leise. »Dann kann's was zu sehen geben.« Man drängte an den Tisch. Da saßen die Spieler, die einen interessiert, aber doch kühl und imstande abzubrechen, wann sie wollten, die Kartenflirter, die anderen, deren Züge sich zu starren, tragischen Masken verwandelt hatten, deren Augen glühten wie gierige Flammen, die Leidenschaftlichen, für die Spiel einziger Ernst ist. Mit einem Mal saß Ellen zwischen ihnen. Wie war er, der doch seit Jahren keine Karte mehr angerührt, nur an diesen Tisch gekommen? War es, weil er unter den Spielern den Mann erblickt hatte, den er früher einmal in einem ganz anderen Lebensspiele als Gegner vor sich gehabt und überwunden hatte? War es Schicksal, dass er ihn in diesem Kreise unerwartet wiedersah? Musste er sich noch einmal mit ihm messen und ihm die Gelegenheit zur späten Revanche bieten? Graf Massier aufblickend sagte, »Sind Sie nicht Lord Allen? Haben uns lange nicht gesehen. Setzen Sie gegen mich?« Da klang es ihm wie eine persönliche Herausforderung, der man sich stellen muß. Er nahm die Karten, und sobald er sie in Händen hielt, vergaß er alles andere. Und es durchrieselte ihn auch schon das Gefühl, das er seit Jahren nicht mehr empfunden. War es Schmerz? War es Wonne? Das wußte er nicht. Aber es war das eine, das einzige. Wie hatte er es je ohne dies, was allein wirkliches, volles Leben ist, aushalten können? Ihr Spiel begann. Allmählich fielen die bloßen Flirter ab. »Nee, Kinder, das ist ein Tempo, wo einem die Puste verjäht«, meinte heimgehend ein Weiser. Zu einem Rennen ward die Partie, wo weit vor dem übrigen Felde zwei Favorits laufen, mit beinahe gleichen Chancen. Es ward zum Zweikampf. Zwei Riesen standen sich gegenüber, inmitten einer Schlacht von Pygmäen. Und die Pygmäen begannen zu fühlen, dass da etwas vor sich ging, was sie nicht verstanden. Etwas Unheimliches, auf das sie gebannt blicken mussten und das sie nicht enträtseln konnten. Das war kein gewöhnliches Spiel. Das war ein bitterböses Ringen, ein Duell um einen Grund, den keiner der beiden je nennen würde. Gleich grausamem Stahl kreuzten sich der beiden Blicke, und sie fühlten, dass sie dasselbe dachten. Hier in dem modernen Clubzimmer waren wilde Gefühle der Urzeit in den beiden erwacht. So musste es einst gewesen sein, als riesige, haarige Menschenaffen um das erste nackte Menschenweib rangen. Unentschieden schwankte der lange Kampf. Doch da trat, für alle unsichtbar, eine neue Gestalt in das Zimmer und stellte sich dicht neben des Grafen Stuhl. Die Göttin des sinnlosen Zufalls war es, die so oft seltsamer Vergeltung dient. Die mischte dem Grafen die Karten, und er gewann, gewann, gewann die ganze Nacht. Es fing beinahe an, peinlich zu werden, so viel zu gewinnen, dachte er, und er blieb länger sitzen, damit der andere doch auch eine Gelegenheit habe. Jetzt hasste er den andern gar nicht mehr. Er tat ihm beinahe leid. Und die Frau von damals in der fernen grauen Stadt, seltsam, wie so etwas plötzlich wieder aufklimmen kann, eigentlich hatten sie die doch wohl beide längst vergessen. Aber die Göttin des sinnlosen Zufalls wandte sich nicht in dieser Nacht, sondern blieb starr neben dem Grafen stehen. Und es wuchsen und wuchsen Ellens Verluste. Als die Herren endlich aufstanden, dämmerte der Morgen schon. An den Ritzen der zusammengezogenen Vorhänge entlang stahl sich fahles Licht in den Saal. Lord Allen hörte kaum die genaue Summe, die er schuldig blieb und die noch im Laufe des schon hereinbrechenden Tages bezahlt werden musste. Es war ja auch völlig einerlei. Es war nun alles einerlei. Draußen wehte ihm die Frühluft entgegen. Sie war merkwürdig mild für die Jahreszeit, aber ihn fröstelte. Ob all die weißen Marmorfiguren draußen im Park jetzt auch so fröstelten? Plötzlich fiel ihm ein, dass die Gräfin Saltowska, an ihrem mit Nippes bedeckten Kamin sitzend, neulich einmal gesagt hatte, »Wissen Sie, alle Morgen früh um 5 Uhr kommen die Regierungsputzweiber anmarschiert, singen patriotische Lieder und scheuern die Statuen ab.« »Das sollte man sich mal anschauen«, hatte der Vicomte Merveille geantwortet, und Ellen selbst hatte gesagt, »das muss ja eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt sein. Aber 5 Uhr früh, brr, da schlafen respektable Menschen doch schon.« Heute hätte er mal nachsehen können. aber nun stand er bereits vor seiner Haustür. Er ließ sich ein. Draußen war es schon hell gewesen. Drinnen im Flur war es noch dunkel. Sacht stieg er die Treppe hinauf, an den verschiedenen Türen vorbei, wie er es so manche Nacht getan. Hier wohnte die Generalin von Greifenhardt, die immer noch darauf wartete, von ihrer Tochter zur Schwiegermutter gemacht zu werden. Hier, ihr gegenüber, die Baronin Febri, die darauf wartete, dass die Unfähigkeit des Gesandten in Nicaragua endlich erkannt würde und ihr Mann an seine Stelle rücke. Rechts der Tenor, der auf ein Engagement, links der Autor, der auf eine Uraufführung seines Stückes wartete. Hier endlich die Equilibristin, die darauf wartete, dass die Kollegin im Zirkus bei dem berühmten Purzelbaum über den Babyelefanten endlich einmal zu Schaden käme, so daß ihr die Rolle zuteil würde. Was doch viel auf der Welt gewartet wurde, dachte Ellen, so durch alle Stockwerke der menschlichen Gesellschaft hinauf, und eigentlich immer darauf, dass einem anderen etwas Unangenehmes geschehen möge. Worauf wartete er denn selbst? Ach ja, richtig, er wartete darauf, seinen Wohnungsschlüssel endlich im Schloss herumgedreht zu haben. Nun war er bei sich zu Hause. Er trat vom Gang direkt ins Schlafzimmer, zog den Frack aus und schlüpfte in eine weiche Morgenjacke. Das Bett war aufgedeckt. Aber schlafen? Nein. Und er empfand doch plötzlich eine lähmende Müdigkeit. Er ging in das vordere Wohnzimmer, wo sein Schreibtisch stand und auf einem Schranke die vielen chinesischen Vasen aufgestellt waren, die er aus Peking mitgebracht hatte. Aus Peking, wohin er vor Jahren auf Betreiben seiner Eltern versetzt worden war, weil er auch damals beim Spielen Riesensummen verloren hatte. In Paris war es gewesen. Der Vater hatte damals bezahlt, und vor der Abreise nach China hatte er ihm das Versprechen abgenommen, nie wieder zu spielen. Und in Peking hatte er sein Wort gehalten. Anfänglich, weil sich überhaupt keine Gelegenheit bot, es zu brechen, später, weil jenes andere Spiel in sein Leben gekommen war, neben dem, was sich mit Karten gewinnen lässt, gering erschien. Damals war es gewesen, dass er den Grafen Massier besiegte. Dort drüben stand ihr Bild. Ja, es waren schöne Jahre gewesen in der fernen, grauen Stadt. Dann wurde er auf einen anderen Posten ernannt. Beim Abschied war er verzweifelt gewesen und hatte ihr geschworen, dass er sie nie vergessen würde, aber sie, die ihn mit allen seinen Schwächen liebte, hatte die Hände auf seine Schulter gelegt und ihm tief in die Augen geschaut, als könne sie darin seine Zukunft lesen. »Ach, Ellen«, hatte sie gesagt, »mir ist so bang um dich, und was du auch heute glaubst und sagst, ich weiß ja, dass deine Liebe nicht dauern kann. Aber wenn mein Andenken dich doch zu schützen vermöchte.« Heute schien ihr Bild so blass wie eine Erinnerung, die keine Gewalt mehr über uns besitzt. Aber so am frühen Morgen sah alles farblos und seltsam aus. Draußen waren die Laternenlichter erloschen. Aus dem Dunst, der über dem Baumgewirr des Parkes lagerte, ragten die Umrisse des großen Palastes der Volksvertreter und das Denkmal einstiger Siege dieses Volkes gespenstisch auf. Ellen setzte sich in einen Sessel neben dem Ofen, der noch etwas Wärme ausströmte. Er wollte nachdenken, aber er fiel sofort in bleiernen Schlaf. Doch bald schreckte er wieder auf in dem Wahn, die Schulzeit verschlafen zu haben und dass heute Examen sei, bei dem er bestehen müsse. Nun fiel ihm alles wieder ein, aber doch wie ein ferner, seltsam wirrer Traum. Zahlen, Geld schaffen. Woher? Ellens Blicke schweiften durch das Zimmer. Wer konnte ihm das Geld geben? Dort die Freunde in den Uniformen der verschiedenen Länder oder gar die vielen schönen Frauen, deren Bilder fächerförmig die eine Wand zierten. Ach, die hatten ja selbst immer einen Pfennig zu wenig. Da stimmte die Rechnung auch nie. Auf dem Schreibtisch standen die Bilder der Eltern. Der Vater mit dem jovialen Gesicht, das aber so leicht cholerisch werden konnte. Typus Heinrich der Achte. Im roten Rock war er abgebildet, wie Ellen ihn so oft gesehen hatte, daheim bei Jagden, wenn man an nebligen Herbstmorgen durch feuchte Wiesen und über breite Gräben den Hunden nachreitet. Die Mutter war im Hofkleid dargestellt, das sie zur Krönung des Königs getragen und das so gut zu ihren kalten, strengen Zügen passte. Ja, Vater und Mutter, die könnten sicher noch einmal helfen. Hingehen, sie bitten, aber würden sie verstehen können, was er selbst kaum begriff, wie es überhaupt möglich gewesen? Würden sie helfen wollen? Das letzte Mal hatte sie so hart gesagt, nie wieder. Und doch war es die einzige Möglichkeit, die einzige Rettung. Er musste zu ihnen. Er wollte aufspringen. Aber da war es Ellen, als kröche von rückwärts ein seltsames Ungeheuer an seinem Sessel empor, als lege es die Tatzen auf seine Schultern und zwänge ihn, regungslos sitzen zu bleiben. Wo hatte er diese unheimliche Gestalt denn schon gesehen? Er besann sich. Richtig, nun fiel es ihm ein. Neulich in der Sezession war es gewesen. Da kroch auf einem Bilde dieser selbe lange weiße Lindwurm über einen Bergrand und glotzte mit großen grünen Augen hinab auf ein kleines Dorf, das wie Nürnberger Spielzeug am Fuß des Abhangs stand. Komisch, wie war das Ungeheuer nur aus der Ausstellung entschlüpft und durch die Straßen bis in seine Wohnung gedrungen, an allen Schutzleuten vorbei? Jetzt schob es sich schon weiter am Sessel in die Höhe, reckte sich über ihn und umklammerte ihn mit eisernem Griff, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und er musste sich doch eilen und suchen, von irgendwo Geld zu beschaffen. Aber der weiße Lindwurm ließ ihn nicht los. Wo sollte er Geld hernehmen? Ach, warum machte man ihm dies Examen denn gar so schwer, dachte er unwillig. Er musste es doch bestehen. Aber wie ein Rechenexempel wiederholte er mehrmals, wenn Ellen um 1 Uhr viel Geld braucht und keines hat, woher nimmt er es? Woher nimmt er es? Und woran hatte er denn gedacht? Es musste ja alles ganz einfach zu machen sein. Niemand brauchte überhaupt davon zu wissen, auch die Eltern nicht. Er selbst besaß doch so viel Geld. Oh, wie ihm der Kopf schmerzte. Wo hatte er es denn nur versteckt? Wo hatte er es denn nur hin versteckt? Wenn es ihm doch einfallen wollte. Rasch, rasch, ehe die Frist verrann. Unstet irrte sein flackernder Blick durch das Zimmer und blieb auf den chinesischen Vasen haften. Ein frohes Erkennen leuchtete in seinen Zügen. Richtig, dort in der ersten großen Vase, die auf blauem Grund die chinesischen Schriftzeichen des Glückes und des langen Lebens trug. In der hatte er Haufen Gold versteckt. Jetzt rasch hineingreifen, die brennenden Hände kühlen an all den glatten, kalten Münzen. Oh, wenn man doch ganz untertauchen könnte in einem Bad solch eisiger, rieselnder Goldstücke, die alle Schuld tilgen, dass man doch noch besteht. Aber wie an die Vase herankommen, wie sie von dort oben herabnehmen und das Geld herausholen? Unmöglich aufzustehen, das weiße Ungeheuer drückte ihn ja in den Sessel. Nur so viel vermochte er noch, sich unter den Klauen zu rühren, dass er behutsam die Hand in den Kasten streckte, der auf einem Tische neben ihm stand und in dem die geladenen Revolver lagen. Jetzt wusste er, wie es anzufangen. Und Ellen, der einen der Revolver ergriffen hatte, hob ihn und zielte nach der Vase mit dem Zeichen des langen Lebens. So war es möglich, so überlistete er den Lindwurm. Nun nur treffen, dann würden die glänzenden Münzen schon zu ihm gerollt kommen. Der Schuss ging los. In Scherben lag die Vase. Aber sie war leer. Er hatte sich wohl geirrt, das Geld musste in einer der anderen liegen. Es bereitete ihm eine Art fieberhaft erwartungsvoller Lust, schnell und schneller zu schießen und das Krachen und Bersten des feinen Porzellans zu hören. Jetzt flog die schwarze Vase nieder, auf der die roten Peonien seit Kangxis Tagen blühten, als gäbe es für sie kein Verwelken. Nun folgte die weiße, auf der die Göttin Si Wang Mu, den Phönix reitend, durch die Lüfte flog und ihre Lippen zu jahrhundertealtem Lächeln kräuselte. Lauter Treffer, lauter Treffer, und einer bringt den großen Preis. Ellen griff nach dem zweiten Revolver. Aber keine der Vasen enthielt das Gold. Und nun besann er sich. Der Schatz war ja nie in den Vasen gewesen. Wie dumm, so etwas auch nur einen Augenblick geglaubt zu haben. Da hätte ihn ja ein jeder stehlen können. Er musste laut lachen über den komischen Einfall, den er da gehabt hatte. Nein, der Familienschatz, die goldenen Humpen und Schüsseln, die daheim in dem Esssaal prangten, und der alte gleißende Schmuck, das alles wurde denn doch besser gehütet. Immer unruhiger und mit dem Ausdruck verfolgten, abgehetzten Wildes schaute er um sich. Und da war ihm, als erspähe er, wie die Bilder der Eltern dort aus dem Schreibtisch sich verstohlen und überlegen mit den Augen zuwinkten, als lächelten sie belustigt über sein langes Suchen. Also doch die Eltern. Ja, die waren reich, die hüteten den Schatz. Dort, hinter ihren Bildern lag er. Nun war es klar. Aber wie die Bilder umwenden. Das Ungeheuer hielt ihn ja jetzt noch fester, drückte die eine Tatze gerade auf seine Brust, daß er nach Atem rang. Er vermochte sich nicht zu rühren und mußte doch das Gold haben. Mußte, mußte. Aber wie konnte er bis an das Herz der Eltern dringen, damit sie ihm von dem Schatz gaben? Nur ein Weg blieb. Ja, so konnte er die Bilder wenden und das Glück und alles wenden. Er hob die Hand mit dem Revolver. Sie zitterte ein wenig. »Ruhig, Ellen, alter Junge, ruhig«, murmelte er, unwillkürlich die Worte wiederholend, die der Vater zu ihm gesagt, als er als Knabe zum ersten Mal mit auf die Hühnerjagd ging. »Ruhig, Ellen, alter Junge, ruhig.« Er zielte nach dem Bild des Vaters. »Ellen, du musst, musst«, er drückte los, »zahlen.« Die Fotografie fiel getroffen herab. Aber von dem Sessel aus, in dem er wie unter Ketten keuchend saß, konnte er es gleich sehen. Gar kein Gold war dahinter gewesen. »Hätte es wissen können, dass mir der nie helfen würde«, sagte Ellen bitter, »aber nun versuche ich es bei Mutter.« Und er zielte auf die Frau in Perlen- und Diademschmuck. Das Bild sank herab. Verdammt, auch hinter der Mutter bargen sich keine Schätze. Aber was war das? Er hörte Lärmen und Rufen. Man rüttelte draußen an der Tür. Wer konnte das jetzt schon sein? Es war doch eben noch Nacht gewesen. Sicher Leute, die ihm den Schatz entwenden wollten. Aber wo konnte das viele Geld nur vergraben sein? Wo? Wo? Und da fiel es ihm plötzlich ein. In seinem eigenen Kopfe hatte er es ja versteckt. Ha, ha, wie hatte er das nur vergessen können? Es rollte und klopfte und hämmerte ja in seinem Schädel das viele Gold und wollte heraus. Nun aber schnell, ehe die Leute, die da draußen polterten, hereinkämen. Hatte er denn noch eine Kugel? Ja, die letzte. Rasch, rasch, die Pistole an die Schläfe, den Schatz zu heben. Da fiel der letzte Schuss. Ende von »Der letzte Schuss« von Elisabeth von Haiking, gelesen von Hokus Pokus. Schneider Hänschen und die wissenden Tiere von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schneider Hänschen und die wissenden Tiere. Ein Schuhmacher und ein Schneider sind einmal miteinander auf die Wanderschaft gegangen. Der Schuster hatte Geld, der Schneider aber war ein armer Schwartenhans. Beide hatten ein und dasselbe Mädchen lieb, welches Lieschen hieß, und jeder gedachte, es zu heiraten, wenn er sich ein gutes Stück Geld verdient habe und Meister geworden sei. Der Schuster, Peter genannt, war aller Tücke voll und hatte ein schwarzes Herz. Das Schneiderlein war gutmütig und leichtfertig, und sein Name war Hänschen. Erst hatte Hänschen nicht mit dem Peter zusammen wandern wollen, weil es kein Geld hatte, aber Peter, der auf eitel Bosheit gegen das Schneiderlein sann, weil jenes Lieschen das Hänschen gern sah und nicht den Peter, sann auf des Schneiderleins Verderben und sprach: »Komm nur mit mir, ich habe Batzen, ich halte dich frei, auch wenn wir keine Arbeit bekommen. Alle Tage wollen wir uns dreimal tüchtig satt essen und satt trinken. Ist dir das nicht recht?« »Von satt essen und satt trinken bin ich ja ein Freund«, antwortete Hänschen, und beide schnürten ihre Ränzel und traten ihre Wanderschaft an. 9 Tage lang gingen sie und fanden nirgend Arbeit, zumal Peter keine finden mochte, auch wenn Hänschen Arbeit hätte haben können, diesen immer verlockte, sie nicht anzunehmen, sondern mit ihm zu wandern. Nun, nach den 9 Tagen, sprach Peter: »Hänschen, mein Geld nimmt ab. Soll es noch eine Weile reichen, so dürfen wir von jetzt an des Tages nur 2-mal essen und trinken.« »O weh«, seufzte Hänschen, »wird schon jetzt Schmalhans unser Wandergeselle? Wär ich doch nicht mit dir gegangen. Hungern konnte ich auch daheim, dort hatte ich doch was Liebes, was mir den Hunger versüßt hätte.« Peter, der während des Weitermarsches stets die Speisen kaufte, aß sich heimlich dick satt, denn er hatte Geld genug dazu, aber Hänschen gab er täglich nur 2-mal und hatte seine Freude daran, wenn seinem Gefährten der Magen murrte und knurrte und sich nach dem Sprichwort die Betteljungen in Hänschens Leibe prügelten. So gingen abermals 9 Tage hin, und noch immer fand sich keine Arbeit. Da sprach Peter: »Liebes Hänschen, mit meinem Gelde wird es bald Matthäi am letzten sein. Es langt wahrlich nimmer zu 4 Mahlzeiten täglich, 2 für dich, 2 für mich. Mein Geldbeutel hat die galoppierende Schwindsucht. Schau her, er ist so dünn wie ein Spulwurm. Wir können von jetzt an uns nur 1-mal täglich sättigen.« »Ach, ach, Peterlein«, klagte Hänschen, »in welches Unglück hast du mich gebracht? Das halte ich ja nicht aus. Sieh mich doch nur an, ich bin ja schon so dünner und durchsichtig, dass ich schier kaum noch einen Schatten werfe. Wo soll denn das zuletzt hinaus?« »Schnalle einen Schmachtriemen um«, lachte Peter, »übe dich in der Tugend der Enthaltsamkeit, tritt in einen Mäßigkeitsverein.« »Hat sich was einzutreten«, jammerte das Schneiderlein, »ich meint, wir wären schon mitten in der Mäßigkeit.« Was half aber nun alles, es mußte gut tun, wohl oder übel. Hänschen hungerte tapfer, daß er aber nicht zunahm an Leibesfülle, kann sich jeder denken. Er wurde rasseldürr, und sein Angesicht bekam eine Farbe wie Hauszwirn. Und immer gab es keine Arbeit, und nun zumal erst recht nicht, denn die Meister sprachen: »Reise mit Gott, Bruder Mondschein! Wie kann so ein Kerlchen etwas Dauerbares nähen, dem sein ganzes eigenes Gestell aus der Naht reißt? Schneider dürfen von Natur dünn sein, aber was recht ist, so dünn, dass man sie statt Nägerns einfädeln kann, dürfen sie doch nicht sein.« Hänslein weinte heiße Tränen, wenn er solche losen Reden zu hören bekam, und der schlechte Peter frohlockte heimlich und innerlich darüber, und als wiederum 9 Tage vergangen waren und Hänschen vor Hunger fast am Wege liegen blieb, da sprach der falsche Peter: »Bruderherz, es tut mir leid und schneidet mir in die Seele, daß ich sagen muß, aber mein Geldbeutel ist jetzt ganz auf den Hund. Mit Essen und Trinken bei Bäcker und Wirt ist es nun ganz und gar vorbei.« »Daß Gott erbarm«, schrie Hänschen, »gar nicht mehr essen und trinken? Da steht mir der Verstand stille. Wer kann das aushalten? O wehe, wehe mir, daß ich dir folgte! Wehe dir, daß du mich so verlockt hast!« »Mein Himmel, wie du gleich außer dir geraten kannst, Hänschen«, rief Peter, »als ob es nicht zu trinken voll aufgäbe.« »Wo, wo«, rief Hänschen mit lechzender Zunge. »Überall. Wasser, Bruderherz, Wasser«, lachte Peter. »Wasser ist sehr gesund, es verdünnt Blut und Säfte, es heilt die meisten Krankheiten, es stärkt die Glieder. Siehst du, ich muß ja auch Wasser trinken.« Aber Wasser ist kein Essen, klagte Hänschen. Von Luft kann ich nicht leben, also schaffe mir zu essen, oder ich muß ins Gras beißen und Erde kauen. Etwas muß ich zu kauen haben. Nun, ich will zum Bäcker gehen und für das letzte Geld ein Brötchen kaufen, das will ich redlich mit dir teilen, sagte der falsche Peter, hieß Hänschen auf einen Stein sitzen und ging zu einem Bäcker, kaufte dort 4 Brötchen, aß 3 davon gleich auf und trank einen Schnaps dazu, dann kam er wieder zu Hänschen. »Aber Peter«, sprach das hungrige Schneiderlein, »du bleibst sehr lange aus, gib mir zu essen, die Ohnmacht wandelt mich an.« »Ich habe erst warten müssen, bis das Brot sich abgekühlt hatte«, verteidigte sich Peter, »warmes Brot ist nicht gut in einen leeren Magen. Hier hast du deine Hälfte.« »Peter, du riechst nach Schnaps«, sprach Hänschen. »So«, fragte Peter, »kann schon sein. Drinnen trank einer, der stieß an mich und schüttete mir aus Ungeschick ein paar Tropfen auf mein Gewand.« Hänschen verschlang sein halbes Brötchen mit Wolfshunger, stillte mit Wasser seinen Durst und wanderte weiter mit seinem treulosen Gefährten. Beide sprachen fast nichts mehr miteinander. Als es Abend wurde und beide wieder durch ein Dorf kamen, ging Peter wieder zu einem Bäcker, aß sich satt und kam mit einem Brötchen aus dem Laden. Hans dachte, jener werde das Brötchen mit ihm teilen, aber Peter schob es in die Tasche. Nach einer Weile sprach Hänschen, als sie das Dorf im Rücken hatten und in einen Wald gelangt waren, »Nun, Peter, rücke heraus mit deinem Brötchen, mich hungert äußerst.« »Mich nicht«, antwortete Peter ganz kurz. »Nicht«, schrie Hänschen erschrocken und blieb stehen und seine Beine zitterten. »Unmensch, der du bist!« »Vielfraß, der du bist«, höhnte Peter. »Bei dir trifft doch recht zu, was ich immer habe sagen hören. Je dürrer ein Kerl ist, eine umso bessere Klinge schlägt er. Das Brötchen, das ich noch bei mir trage, ist, wie du sehr richtig bemerktest, mein Brötchen, und du bekommst nicht eine Krume davon, weil du gesagt hast, Unmensch!« »So muß ich ja hungers sterben«, schrie Hänschen in Verzweiflung. »Stirb in Gottes Namen«, antwortete Peter, »die Leichenträger werden sich an dir keinen Schaden heben.« »Aber ich bitte dich um Gottes Willen«, jammerte Hänschen. »Um was?« fragte Peter lauernd. »Um die Hälfte deines Brötchens«, stammelte Hänschen. »Umsonst ist der Tod. Es hat mich mein allerletztes Geld gekostet. Wie vieles Geld könnte ich noch haben, hätte ich mich nicht mit dir geschleppt und dich gefüttert«, sprach Peter aufs Neue. »Aber du selbst hast mich ja beredet, mit dir zu gehen«, warf Hänschen ein, doch machten Ärger und Hunger ihm schon schwer, die Worte hervorzubringen. Seine Zunge klebte am Gaumen. »Gibst du mir, so geb ich dir«, nahm Peter wieder das Wort. »Mir ist mein Brötchen so lieb wie meine Augäpfel. Folglich ist es 2 Augäpfel wert. Gib mir einen deiner Augäpfel für die Hälfte.« »Gott im Himmel, wie strafst du mich, daß ich diesem folgte«, wimmerte Hänschen, denn schreien konnte das arme Schneiderlein schon vor Schwäche nicht mehr, doch streckte es die Hand nach dem halben Brötchen aus und sättigte sich, und dann stach ihm Peter den einen Augapfel aus. Am andern Tage wiederholte sich alles Traurige des vorigen Tages bei den 2 Wandergesellen. Peter kaufte wieder ein Brötchen und gab Hänschen nichts davon und wollte das andere Auge Hänschens für dessen Hälfte haben. »Aber dann bin ich ja stockblind«, jammerte das Schneiderlein, »dann kann ich ja nicht mehr arbeiten. Ohne ein Auge mindestens kann ich doch nicht einfädeln.« »Wer blind ist«, tröstete der hart und schwarzherzige Peter mit heimlichem Hohne, »der hat es gut. Er sieht nicht mehr, wie böse, falsch und treulos die Welt ist. Er braucht nicht mehr zu arbeiten, denn er hat eine triftige Entschuldigung, und einem armen Blinden gibt auch der Geizigste zur Not noch eine Gabe. Du kannst noch reich werden als blinder Bettler, während ich mich armselig durch die Welt schleppen muß. Sollte dies eintreten, so werde ich zu dir kommen, und du wirst mich noch als deinen besten Wohltäter segnen und dein Reichtum mit mir teilen, wie ich bisher meine Armut mit dir geteilt habe.« Hänschen vermochte auf diese teuflische Rede gar nichts mehr zu erwidern. Er ließ alles mit sich geschehen und gab, um nur nicht Hungers zu sterben, dem treulosen Gefährten auch den 2. Augapfelpreis. Und als das geschehen war und Hänschen hoffte, daß der Peter ihn nun leiten und führen werde, sprach dieser, Nun gehabe dich recht wohl, mein gutes, dummes Hänschen. Hier habe ich dich haben wollen. Hier ist Bettelmanns Umkehr. Jetzt wandere ich wieder heim und heirate unser Lieschen. Ätsch, sieh du zu, wohin du kommst. Fort ging Peter, und Hänschen schwanden vor Körper- und Seelenschmerz eine Zeit lang völlig die Sinne, so daß er umsank und wie tot am Wege lag. Da kamen drei Wanderer des Weges daher, aber keine zweibeinigen, sondern zufällig vierbeinige. Das waren ein Bär, ein Wolf und ein Fuchs. Sie berochen den Ohnmächtigen, und der Bär brummte: »Dieses Manntier ist tot. Mögt ihr ihn? Ich mag ihn nicht. Ich habe vor einer Stunde erst ein frisches Schaf verspeist, habe justement jetzt keinen Hunger. Auch ist ja der Kerl so dürr und so hart wie ein Baumast«, sprach der Wolf. »Da wäre mir leid um meine Zähne, die ich weiter brauche.« »Dieser Held muß ein Schneider gewesen sein«, spöttelte der Fuchs. »Mir ist eine fette Gans lieber wie ein dürrer Schneider. Wäre er ein Kürschner gewesen, so würde ich ihm die Nase abbeißen. So aber liegt er mir gut. Er ist ja blind gewesen, der hat gewiß nie einen Fuchs geschossen.« Das arme Schneiderlein kam wieder zu sich, merkte seine Gesellschaft und hielt den Odem an sich, so gut es ging, während die drei Tiere sich gar nicht weit von ihm behaglich ins Grüne lagerten. »Blind zu sein ist ein großes Unglück«, sprach der Fuchs, »sowohl für uns edle Tiere als für die schlechten zweibeinigen Gabeltiere, die sich Menschen nennen und sich so klug dünken und so fürchterlich dumm sind, dass sie gar nichts wissen. Wüssten sie, was ich weiß, so gäb es keine Blinden mehr.« »Oho«, rief der Wolf, »ich weiß auch, was ich weiß. Wüssten das die Manntiere in der nahen Königsstadt, so litten sie nicht den gebrannten Durst, den sie leiden, und kauften nicht ein Schnapsgläschen voll Wasser um eine Krone.« »Hm«, brummte der Bär, »unser einer ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Auch mir ist ein Geheimnis kund. Sagt ihr mir das eure, sag ich euch das meine. Aber bei Leib und Leben darf keiner von uns den andern verraten.« »Nein, das dürfen und wollen wir nicht tun«, gelobte der Fuchs. »Es muß einer dem andern feierlich die rechte Pfote darauf geben«, bekräftigte der Wolf. »Top, es gilt«, sprach Petz und hielt seine haarige Tatze hin, und wie die andern einschlugen, so drückte und schüttelte der Bär zum Spaß ihre Pfoten so, daß sie vor Schmerz laut aufheulten, davon dem blinden Schneiderlein Angst und Bange wurde. »Ich weiß«, begann der Fuchs, als der Bär ihn ob seines Zartgefühls ausgelacht und wieder begütigt hatte, »daß heute eine besonders heilige Nacht ist. In dieser fällt Himmelstau auf Gras und Kraut. Wer blind ist, darf nur mit dem Tau seine Augen salben, so wird er wieder sehend, und selbst wenn er keine Augäpfel mehr hat, so bekommt er neue.« »Das ist ein schönes Geheimnis«, sprach der Wolf. »Meins ist aber auch nicht zu verachten. In der Königsstadt ist das Wasser ausgeblieben, und die Leute dort leben jetzt fast nur vom Geist, wenigstens sagen sie so. Wenn es aber noch ein Weilchen so fortgeht, so werden sie ihren Geist ganz aufgeben müssen. Gleichwohl haben sie Wassers in Fülle unter sich und wissen's nur nicht. Auf dem Markte, mitten im Pflaster, liegt ein Grauwackenstein. Wenn der aufgehoben wird, so wird ein Wasserpütz turmhoch aus dem Boden springen. Ach, wie froh würden die Residenzstädter sein, und wie heilsam wäre es ihnen, wenn sie wieder Wasser hätten. Dass aber keiner von euch es ihnen sagt, sonst beiße ich jedem die Zunge im Maule ab.« »Nichts wird gesagt, Bruder Isegrim«, sprach Herr Braun und brummelte, »was ich weiß, ist dieses. Seit 7 Jahren kränkelt des Königs einzige Tochter, und kein Doktor kann ihr helfen, weil keiner weiß, was ihr fehlt, wie wunderklug sich auch alle dünken. Gar manchen Rat gaben schon insgeheim des Königs geheime Räte, aber es ist nichts Rätliches davon an Tag gekommen. Die Krankheit der Königstochter ist so gestiegen, dass der König verheißen hat, sie dem zur Gemahlin zu geben, der ihr hilft, um sie nur beim Leben erhalten zu sehen. Es kann aber keiner helfen, der das nicht weiß, was ich weiß.« »Du machst uns neugierig, hochgnädiger Herr König Braun«, sprach der Wolf, und Petz brummte, »nur Geduld, es kommt schon noch. Werdet noch ein wenig warten gelernt haben.« Darauf schnaubte der Bär erst einmal gehörig aus und fuhr dann fort: Die Prinzessin Königstochter sollte in der Kirche ein Goldstück in den Opferstock werfen. Sie war aber noch sehr jung und befangen und ängstlich und schämte sich vor den vielen Leuten in der Kirche und warf das Goldstück etwas ungeschickt, dass es daneben und in eine Spalte fiel. Darauf wurde sie von ihrer Krankheit befallen, die nicht früher enden wird, bis man das Goldstück hervorzieht und in die Ritze des Opferstockes einwirft. Solche Kur ist kinderleicht, es dürfte nur einer hingehen und das Goldstück suchen. Als die Tiere sich einander so ihre Geheimnisse mitgeteilt hatten, erhoben sie sich aus ihrer Ruhe und gingen weiter. Hänschen aber war heilfroh über das, was er gehört hatte. Er bestrich sich eilend mit dem bereits gefallenen Himmelstau die Augen, da wuchsen ihm neue, klare Augäpfel, und er sah die goldenen Sterne am Himmel blinken und die dunklen Wipfel der Waldesbäume. Bald brach der Morgen an, und Hänschen sah nun Weg und Steg und wanderte neu gestärkt der Straße entlang. In einigen Dörfern, durch die er kam, erfocht er so viel, dass er seinen neu erwachten Hunger und Durst stillen konnte, und endlich kam er in die Stadt, in welcher der Wassermangel so groß war, dass alle Leute Wein und viele Schnäpse tranken, welche sie Likör nannten. Hänschen hatte kein Geld zu Likören, er trat zu einer Wirtin und bat, ihm ein großes Glas Wasser zu reichen. Die Wirtin sah ihn dafür sehr groß an und schalt: »Seh mir einer den Lump! Hat nicht einmal Geld, ein Likör zu bezahlen, und will Wasser zechen! Meint der Monsieur, Herr von Fadenschein, das Wasserquelle nur so für nichts und wieder nichts? Es koste kein Geld? Oh, weit gefehlt! Wisch er sich das Maul von wegen dem Wasser. Wein oder Likör kann er haben, mit Wasser kann ich nicht dienen, zumal in so großer Menge nicht.« »Liegt man hier wirklich so krank an der Wassersucht, wie ich draußen vernommen?« fragte Hänschen. »Ei, wozu habt ihr denn hier Magistrat und Gemeinderat? Ist kein Moses im Stadtrate, der Wasser aus dem Felsen schlüge? Eure Krankheit wollte ich bald kuriert haben. Ich bin ein Brunnenarzt.« Diese Worte vernahmen einige junge Ratsherren, welche bei der Wirtin teils auch Liköre, teils Champagnerwein tranken. Sie taten dies nur aus Ermangelung des Wassers, sonst würden sie es gewiß nicht getan haben, denn sie nannten den Champagner Gift und Äquinoxialsäure, und ohne die äußerste Not wird sicherlich niemand Gift und solcherlei Säuren zu sich nehmen. Diese jungen Herren umringten Hänschen und fragten hastig, wie er es anstellen wolle, dem Mangel abzuhelfen. »Meine hochverehrtesten Herren«, sprach Hänschen, »wenn ich Sotanenmangel allhier abstellen soll, so tut nötig sein, dass ich erst angestellt werde. Soll ich euch geheimen Rat erteilen, so würde eine mir zugeteilte kleine geheime Ratsbesoldung, so ein 4.000 bis 6.000 Tälerchen alljährlich, mich zu Dank vergnügt machen. Dann solltet ihr Herren aber auch sehen, dass ich etwas leiste, was sich nicht von allen Geheimräten rühmen lässt.« Die jungen Ratsherren gaben dem Schneiderlein zu verstehen, es möge nicht sticheln und nicht so anzüglich reden, das könne man in der geistreichen Residenz nicht vertragen. »Nanu«, entgegnete Hänschen, »wenn ein Kleiderkünstler nicht mehr sticheln und anzüglich reden soll, da hört alles auf.« Die Sache wurde nun im Gemeinderate und vom Magistrate reiflich erwogen, und alle Stimmen einigten sich in dem Rufe: »Wasser um jeden Preis, ehe wir im Sande totalitär vertrocknen!« Der Magistrat stellte hierauf die Not gemeiner Stadt dem Könige vor und auch das Mittel zu deren Abhülfe und bat seine Majestät in Gnaden zu geruhen, für den fremden Brunnenarzt ein Geheimeratsdekret ausfertigen zu lassen, die Besoldung solle aus städtischen Mitteln gern bestritten werden. Der König willfahrete mit väterlicher Huld diesem Gesuche und ließ das Dekret ausfertigen, jedoch, durch Erfahrungen gewitzigt, mit dem Vorbehalte, dass selbes nicht eher in Kraft trete, bis hinlängliches Wasser geschafft sei, außerdem solle es nichts gelten, da schon so viele Versprechungen von auswärts her gewanderter Fremdlingen zwar zu Wasser geworden seien, aber zu keinem Nutzbaren. Hänschen begab sich nun in Begleitung einer schnell ernannten Wasserkommission auf den Markt, sah schon von Weitem den grauen Quader, sprach zu den Technikern der Kommission: »Diesen Stein lasset ausbrechen, ihr Herren«, und als dies geschah, so rauschte plötzlich der Strahl eines Springbrunnens stark und mächtig und turmhoch in die Luft und quoll so viel Wasser aus, daß auf der Stelle in allen Kaufläden der Residenz die Preise der wasserdichten Zeuge um das Doppelte in die Höhe gingen. Laut erscholl durch die ganze Königsresidenz das Lob des Wasserdoktors. Fast hätte man ihn, wie den Schneider Hans Bockhold von Leiden, zum Propheten gemacht und ihn in Opern voll Pomp und Unsinn verherrlicht. Noch desselben Tages wurde der neue Herr Geheimrat, der sich indessen mit Staatskleidern, Staatswagen und Dienerschaft versehen hatte, an den Hof gerufen und fuhr stolz in den Palast. Der König sagte ihm vieles Freundliche und schenkte ihm in Anerkennung seines Verdienstes um die Haupt- und Residenzstadt einen schönen Orden am gewässerten Bande zu tragen. Sehr bald lenkte sich das Gespräch auf die Krankheit der Königstochter, und der König fragte den neuen Geheimerat, ob er als geschickter Wasserdoktor vielleicht für die Prinzessin eine Brunnenkur heilsam finde? »Nein, Euer Majestät«, erwiderte der Geheimerat, »einmal mit Wasser mich befasst und nicht wieder. Lasse mich Eure Majestät der Gnade teilhaft werden, allerhöchst dero Prinzessin Tochter zu sehen, so hoffe ich zuversichtlich, den Sitz ihrer Krankheit zu ergründen.« Darüber war der König über alle Maßen froh und führte den Doktor selbst zu der kranken Prinzessin. Der fühlte ihr den Puls und sah, daß sie sehr schön war. Dann sprach er, »Großmächtigster König, wenn die allerdurchlauchtigste Prinzessin genesen soll, so kann dies nicht durch irdische Medizin geschehen, sondern durch göttliche Hülfe. Gestatten allerhöchst dieselben, daß wir die Kranke in die Hofkirche tragen lassen. Dort wird sie wohl genesen.« Dieser Vorschlag ward vom Könige alsbald gut geheißen, denn er war sehr fromm und freute sich, einen so frommen neuen Geheimerat gewonnen zu haben. In der Kirche ließ sich der Heilkünstler von der Prinzessin den Opferstock zeigen, suchte nach und fand in einer Ritze das Goldstück. Dieses gab er der erlauchten Kranken in die Hand und ersuchte sie, dasselbe nun richtig in den Stock zu werfen. Selbiges tat die Prinzessin, und alsbald wurde sie völlig gesund und begann wie eine Rose aufzublühen. So führte sie nun der Geheimerat zu dem Könige. Was da für eine große Freude war, ist gar nicht zu schildern. Aus dem Geheimerat wurde alsbald rasch nacheinander ein Reichsrat, ein Standesherr, ein Graf, ein Fürst und aus diesem ein Bräutigam der genesenen Prinzessin. Nach der Hochzeit fuhren die Neuvermählten auf einer Rundreise durch das Land. Da kamen sie auch durch das Dorf, aus welchem der Fürst jüngst als Hänschen gewandert war. Da stand am Wirtshaus ein Scherenschleifer und Schliff und seine Frau drehte ihm das Rad. Und da war's der Peter und das Lieschen, die den Peter erst durchaus nicht haben wollte, ihn aber am Ende doch nahm, weil er ihr zuschwur, Hänschen werde sie nie wieder sehen. Hänschen kannte gleich den Peter am falschen Gesicht, rief dem Kutscher zu, »Halt!« und jenem rief er zu, »Peter!« Peter horchte hoch auf und fragte, was der Herr befehle. »Nichts befehlen will ich, Peter«, sprach Hans, »als dass du das Hänschen in mir wiedererkennen sollst, dem du zu so hohem Glücke verholfen hast. Dort im Walde fand ich, armer Augenloser, durch dich augenlos, das blinde Glück, wie manche blinde Taube ihre Erbse. Dort unter einem Baume, an dem ich lag, suchte es mich heim. Hier hast du vieles Geld vom blinden Bettler, der wieder sehend und reich geworden ist. Fahre wohl, und fahr zu, Kutscher!« Peter stand wie aus den Wolken gefallen. Lange starrte er dem Prachtwagen nach. Dann gab er seiner Frau das Geld aufzuheben und sagte, »Dorthin muß ich auch, muß auch das blinde Glück finden.« Und alsbald rüstete sich Peter und wanderte, so rasch er wandern konnte, an jenen Ort, wo er am armen Hänschen die letzte treulose Tat beging. Ein Fuchs lief lange vor ihm her, an jenem Orte stand der Fuchs. Da kam von weitem ein Wolf entgegengesprungen. Rasch wandte Peter sich um, da trabte ein Bär des Weges daher. Voll Entsetzen klomm jetzt Peter am Baume empor, unter dem er Hänschen den letzten Augapfel ausgestochen hatte. »Verräter, Verräter, Verräter, die ihr seid!« bellte der Fuchs, heulte der Wolf, brummte der Bär, und jeder beschuldigte den andern, das Geheimnis verplaudert zu haben, auf dessen Behütung sie einander doch alle drei die Pfote gegeben hatten, waren sehr bissig gegeneinander und gaben einander schlechte Titel. Endlich nahmen Bär und Fuchs gegen den Wolf Partei, der sollte zunächst der Verräter sein und dafür gehängt werden. Und alsbald drehte der Fuchs ein Seil und eine Schlinge aus Tannenreisig, der Bär hielt den Wolf fest, der Fuchs warf letzterem die Schlinge um den Hals und zog den Zappelnden in die Höhe. Der Wolf starrte stieren Auges empor, da sah er Peter im Gezweige des Baumes sitzen und heulte, »O, falsche, ungerechte Welt! Da droben sitzt er, der unser Geheimnis verraten hat!« Jetzt sahen die andern beiden Tiere auch in die Höhe, ließen den Wolf fallen, und der Bär kletterte auf den Baum und holte den Peter herunter. Drunten empfing ihn der Fuchs, der so fuchswild war, daß er ihm gleich beide Augen auskratzte. Dann würgte ihn der Wolf, und der Bär drückte ihn mausetot. Darauf haben sie ihn zu dritt aufgefressen, daß kein Knöchelchen von ihm übrig geblieben ist. Ende von Schneiderhänschen und die wissenden Tiere. Der starke Gottlieb von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der starke Gottlieb von Ludwig Bechstein. Es war einmal ein reicher Rittergutsbesitzer, dem dienten viele Knechte, und einer von diesen wollte sich verheiraten. Wie nun derselbe seinen Herrn um die Heiratserlaubnis bat, so sagte dieser, »Heirate nur zu, in Gottes Namen, ich wünsche dir einen recht starken Sohn, und wenn du einen solchen hast, so will ich ihn dir zuliebe gern auch in meinen Dienst nehmen.« Also heiratete der Knecht und wurde Vater eines kräftigen Sohnes, dem er den Namen Gottlieb gab. Dem Vater blieb das Versprechen seines Herrn unvergessen, und er war darauf bedacht, Sorge zu tragen, den Jungen recht stark werden zu lassen. Zu diesem Zwecke dünkte dem Vater notwendig, dass sein Kleiner recht lange Muttermilch trinke. Erst stillte ihn daher seine Mutter in ihren Armen, dann ließ sie ihn auf ihrem Schoße sitzen, dann lernte der kleine Gottlieb laufen und trug sich, wenn er trinken wollte, ein Hützchen bei, auf das er trat, weil er der Mutter auf dem Schoße schon zu schwer wurde, und trank sehr flott und trank 7 Jahre lang Muttermilch und wurde groß und stark. Nach Verlauf der 7 Jahre nahm der Knecht seinen Gottlieb mit zum Gutsherrn und sagte, »Schaut, Herr, den kapitalen Jungen, er kann schon etwas tun für sein Alter.« Da stand im Garten, wo Vater und Sohn den Gutsbesitzer angetroffen hatten, ein junger Baum, und da sprach der Herr, »Reiße dies Bäumchen heraus, Gottlieb.« Der Knabe versuchte seine Kraft an dem Bäumchen, aber er vermochte nicht, dasselbe auszureißen, und der Herr sprach, »Der Kleine ist noch zu jung und zu schwach. Es wäre auch zu viel von ihm verlangt, jetzt schon schwere Arbeit zu tun.« Da ging der Knecht mit seinem Gottlieb hinweg und ließ ihn noch 7 Jahre Muttermilch trinken, und als die 7 Jahre um waren, führte der Vater seinen Sohn wieder zum Rittergutsbesitzer, dem Gottlieb nun groß und stark genug erschien, um ihn in seine Dienste zu nehmen. Er sollte daher einen Tag zur Probe dienen. Der Gottlieb war aber von Natur und durch die Muttermilch schreckbar stark geworden und riss gleich als Probestück einen ziemlich dicken Baum mit dem kleinen Finger heraus, so daß alles erschrak, absonderlich die Gutsherrin, und ihm gleich abgeneigt wurde. Nun ging es an die Arbeit, die Gottlieb nur ein Spiel war, dann kam die Essenszeit, die Magd trug eine Schüssel voll Kartoffeln nebst Buttermilch auf und ging, die übrigen Knechte zu rufen. Gottlieb, der zuerst mit seiner Arbeit fertig geworden, war schon da und begann einstweilen allein zu speisen. Er zeigte, daß er nicht nur von Muttermilch, sondern auch von Buttermilch sich trefflich zu nähren verstehe und mit den Kartoffeln den Magen zuspitzen könne. Als die übrigen Knechte kamen und essen wollten und murrten, daß das Essen noch nicht aufgetragen sei, trat Gottlieb hinter dem Ofen hervor, allwo er sich ausgeruht, kraute sich hinter den Ohren und sagte, »Es war etwas da, aber nicht viel. Ich hab gemeint, es sei für mich, und hab's derweil gegessen.« Da kam die andern ein Grauen an vor Gottliebs Appetit, und sie verwünschten einen Mitgenossen, der nicht mit ihnen, sondern der alles allein genoss. Nach dem Essen ging es an das Dreschen. Als neuem Ankömmling schenkte der Gutsherr dem Gottlieb einen neuen Dreschflegel, der war in Gottliebs Hand wie eine Feder. Er warf ihn in die Luft und fing ihn wieder, wie Knaben mit leichten Stöckchen tun, und dann warf er ihn gar weg, riss sich einen Baum aus und drasch darauf los, daß die Körner gleich zu Mehl wurden und das Stroh klein wie Häckerling, und schlug alles in Grund und Boden hinein. Das war dem Gutsherrn doch zu bunt, er erschrak vor dem gefährlichen Knechte und sann darauf, denselben mit einer guten Manier wieder loszuwerden. Er fragte daher den Gottlieb, welchen Lohn er begehre, wenn er wirklich in den Dienst trete. Gottlieb trat nahe zu dem Herrn heran und sagte ihm etwas ins Ohr. Darauf wurde der Herr rot und sagte, »Es ist gut, aber stille davon«, und nahm Gottlieb zum Knechte an, darob sich die andern Knechte nicht im Allerentferntesten freuten. Als der Gutsherr mit seiner Frau allein war, verlangte diese zu wissen, welchen Lohn Gottlieb sich ausbedungen habe. Der Herr wurde wieder rot und wollte es erst nicht sagen, wodurch seine Frau um so mehr in ihn drang, mit der Sprache herauszurücken. Der Rittergutsbesitzer war sehr geizig, gab gar zu gern so wenig Lohn als nur möglich, und das hatte Gottlieb erwogen, dem gar nichts daran gelegen war, daß er hatte so stark werden müssen, um für andere sich zu plagen und zu arbeiten. So sagte jetzt der Gutsherr etwas verlegen zu seiner Frau, »Siehe, Schatz, es hat damit seine eigene Bewandtnis. So billig bekomme ich nie wieder einen so kräftigen Arbeiter. Der Gottlieb verlangt gar keinen Lohn.« »Gar keinen Lohn? Das ist nicht menschenmöglich«, rief ganz erstaunt die Gutsherrin. »Dahinter steckt etwas. Mann, du belügst mich.« »Nun beruhige dich nur, liebe Frau«, besänftigte der Gutsherr. »Etwas verlangt er schon, und ich hab's ihm zugestanden, in Betracht, dass es uns nichts kostet. Und doch bleibt das geheim unter uns.« »Unter uns«, erwiderte die Frau, »das heißt, ich muß darum wissen.« »Der Gottfried will mir etwas geben, wenn das Jahr herum ist«, stammelte der Gutsherr. »Dir? Das wäre! Was kann der Sohn deines Knechtes dir geben?« fragte die Frau. »Eine Feige«, antwortete der Mann, »will er mir geben.« »Eine Feige? Mann, du lügst, oder es rappelt bei dir«, schrie die Frau und wurde zornig. »Wo sollen denn auf unserem Gute Feigen herkommen?« »Oh«, versetzte der Gutsherr, »die gibt's, es regnet bisweilen derselben. Der Gottlieb meint eine Ohrfeige.« Wenig hätte gefehlt, so hätte der Gutsherr schon jetzt eine solche Frucht zu schmecken bekommen, aber starrer Schreck lähmte einige Minuten lang der Edelfrau Hand und Mund, bis sie endlich kreischte, »O, du Tropf! Das ist wieder ein Stückchen deines Geizes. Du willst dich lieber entehren lassen, als einem Knechte Lohn zahlen. Totschlagen wird er dich, der Gottlieb, denn so viel habe ich gemerkt. Wo der hinschlägt, da wächst kein Gras. Nein, einen solchen Vertrag einzugehen, ist himmelschreiend. Doch, lass mich nur machen. Ich wende das Unglück von dir. Er muß fort. Ich duld ihn nicht.« »Wenn du ihn fortbringen kannst, liebe Frau«, versetzte kleinmütig der Gutsherr, »so habe ich nichts dagegen.« Die Gutsfrau machte sich gleich ein Plänchen. Auf dem Gute befand sich eine Mühle, in der es furchtbar spukte. Vielen war in derselben von dem Spukgeiste der Hals umgedreht worden. »I«, dachte sie, »der kann dem Gottlieb den Hals auch umdrehen. Das ist ein Aufwaschen, und da sind wir ihn los.« »Gottlieb, heute trägst du ein halbes Malter Korn in die Mühle und mahlst es.« »Zu Befehl, gnädige Frau«, antwortete Gottlieb, holte einen großen Maltersack, faßte ein oder zwei Malter Korn hinein und warf sich ihn über die Schulter, ging und pfiff das Lied, »Da droben auf dem Berge, da steht ein Mühlenrad.« Als er an die Mühle kam, war deren Türe verschlossen. Gottlieb klopfte höflich an, einmal, zweimal, dreimal. Da noch immer niemand auftat, so tat er einen sanften Tritt an die Türe, dass sie aufsprang und nebenbei entzweikrachte. Mitten im Wege zum Werke lagen eine Menge Mühlsteine. Gottlieb schob sie sanft mit den Füßen nach rechts und links und gelangte nun an das Werk. Bevor er aufschüttete und das Werk anließ, schürte er sich ein Feuerlein und kochte sich eine Morgensuppe, in die er einen kleinen Schinken steckte, daß sie besser geschmelzt sei. Da kam eine große Katze mit feurigen Augen, die riss ihr Maul auf, starrte den Gottlieb an und schrie »Miau!« »Hui, Katz«, schrie Gottlieb und gab ihr einen Tritt, daß sie eilend kehrt machte. Jetzt schüttete er auf, setzte das Mühlwerk in Gang und verzehrte sein Frühstück. Gleich war die Katze wieder da, pfauchte und schrie abermals »Miau!« »Hui, Katz«, schrie Gottlieb und warf ihr den Schinkenknochen auf den Kopf, daß sie um und umzwirbelte und verschwand. Plötzlich stand ein schrecklicher Riese vor dem starken Gottlieb und brüllte »Mehlwurm, wer heißt dich hier mahlen?« Gottlieb, nicht faul, nahm einen Mühlstein, warf damit den Riesen an die Stirne und schrie »Mühlwurm, wer heißt dich hier prahlen?« Da stürzte der Riese hinterrücks nieder und tat einen Brüller, daß das ganze Werk wackelte. Gottlieb aber sackte das Mehl ein und in einem mitgebrachten zweiten Sack die Kleie, nahm die Säcke auf beide Schultern und ging nach Hause. »Hilf, Himmel«, barmte die Gutsherrin, »der Lümmel lebt und kommt wieder.« Und bald darauf sann sie auf neue Tücke. »Der Ziehbrunnen muß gefegt werden«, ordnete die Frau am anderen Tage an. »Das Wasser schmeckt ganz schlecht und schlammig. Gottlieb kann hinuntersteigen.« Und zu den anderen Knechten sagte sie heimlich, »Wenn er drunten ist, nehmt euch ja in Acht, daß dem Fresser, der euch alles wegfrißt, kein Stein vom Brunnenrande von ungefähr auf den Kopf fällt.« Die verstanden den bösen Wink und lasen ihn aus dem höhnischen Lächeln der Gutsfrau. Und wie Gottlieb drunten im Brunnen war, schoben sie, indem sie sich über den Rand bogen, die oberen Steine hinunter. Gottliebs Vater war nicht dabei, der war vor kurzem gestorben. Die Steine polterten und plumpten in den tiefen Brunnen und fielen auf den starken Gottlieb, der aber schrie herauf, »Dummheit da droben! Wer schüttet denn Streusand in das Tintenfaß? Wartet, wenn ich hinaufkomme, ich will euch ledern!« Da liefen die Knechte erschrocken vom Brunnenrande hinweg und versteckten sich, und Gottlieb stieg heraus wie ein Schornsteinfeger aus dem Schlot, nur weniger trocken, aber mit ebenso vielem Durst. Kaum wußte nun die Edelfrau, was sie anfangen sollte mit dem starken Gottlieb, oder vielmehr, wie sie es anfangen sollte, ihn vom Hofe zu bringen. Da fiel ihr ein, daß ja in der Nähe sich ein verwünschtes Schloss befinde, das auf dem Berge, an dessen Fuße das neue Schloss des Rittergutsbesitzers stand, in Trümmern lag. In diesem verwünschten Schlosse war es, wie schon diese Bezeichnung ausdrückt, gar nicht geheuer. Es ging darin um, und es spukte in ihm der Geist eines alten Riesen, der vor urgrauen Zeiten darin gehaust und schlimme Taten genug verübt hatte, weshalb er denn auch da hinauf verwünscht und gebannt war. Eine der schlechten und schlimmen Taten des alten Riesen war die gewesen, daß er die Vorfahren des jetzigen Rittergutsbesitzers, denen er das Gut verkaufte, um eine große Summe Geldes betrogen hatte, und war das zugleich auch wieder mit ein Grund, weshalb der Riese im alten Schlosse so greulich spuken mußte. Die Edelfrau ließ Gottlieb zu sich rufen, verstellte sich und verbarg ihre Abneigung gegen den Knecht und sprach zu ihm, »Höre, mein guter Gottlieb, unser Herr wird dir nächstens eine ganz besondere Belohnung dafür geben, dass du so fleißig bist und so viel schaffst, dabei vertraut er dir auch ganz allein. Droben auf dem alten Schlosse, weißt du, da wohnt der alte Rittergutsbesitzer, dem mein Mann das Gut abgekauft hat. Das ist ein geiziger Hund und ist uns noch vieles Geld schuldig, zahlt es aber im Guten nicht aus. So gehe du einmal hinauf, Gottlieb, und sprich im Unguten mit dem alten Sack, denn du bist stark und herzhaft, alle anderen sind Hasenfüße und Hasenherzen und fürchten sich. Wenn du uns das Geld bringst, so sollst du auch ein gutes Teil davon haben und dir etwas Rechts dafür zugute tun.« »Die Sache wird sich machen, gnädige Frau«, antwortete Gottlieb. »Ich will gleich gehen, und wenn Geld da droben zu holen ist, so bringe ich's. Darauf verlasst euch.« Bald war Gottlieb droben auf dem Berggipfel und wunderte sich. »Hm«, machte er, »immer haben sie drunten gesagt, da oben stände ein altes, verfallenes Schloss, hab deswegen mir auch noch nie die Mühe genommen, hier heraufzuklettern, und nun sehe ich ein nagelneues, schönes Haus, viel schöner als das untere Schloss. Da gibt es ganz sicher Geld genug.« Gottlieb kam an die Eingangspforte des prächtigen Gebäudes, und da kein Klingelzug daran war, so klopfte er, aber die Türe blieb, gleich jener Mühle, fest verschlossen. »Dumm«, brummte Gottlieb, »da muß ich schon wieder der Schlosser sein und meinen Dietrich gebrauchen.« Trat daher ein wenig an die Pforte, doch schütterte davon das ganze Torgewände, und die Türe sprang mit Donnerkrachen auf. Aber wie Gottlieb in den inneren Raum trat, umschwebten ihn gleich eine Legion Geister, und an ihrer Spitze stand der greuliche Riese, welchem Gottlieb in der Mühle den Mühlstein an den Kopf geworfen hatte. »Aha, ein alter Bekannter«, rief Gottlieb, »bist du vielleicht der Herr von Zahlungern, der anderen Leuten ihr Geld aufhebt? Dann rücke heraus, mein Herr braucht's, und meine Frau, das heißt meines Herrn Frau, will's haben.« »Menschenwurm«, brüllte der Riese und schnitt ein entsetzliches Gesicht, »was wagst du zu wagen? Wer ist so frech, von dem Besitzer eines alten Schlosses Geld zu verlangen? Was geht mich Geld an? Hab acht, wie ich mit dir umspringen werde, du Knirps!« »Holla, ho, da werd ich auch dabei sein«, rief Gottlieb, riss einen Türflügel ab und warf ihn dem Riesen an die Stirne, wo man noch die Schramme vom Mühlsteine sah, dann den zweiten, und da machte sich der alte Riese eilend aus dem Staube und warf mit einem Sacke voll Geld nach Gottlieb, den dieser sogleich aufraffte und sich auf die Schulter lud. So kam er im untern Schlosse wieder an, und wenn der Edelfrau auch Gottliebs Kommen nicht recht war, so war doch dem Edelmann das Kommen des Geldes äußerst recht, und er lobte den Gottlieb und sagte, einen so braven Kerl findet man selten. Heimlich aber wünschte er doch den Gottlieb zum Kuckuck, denn bei dessen Kraft graute ihn furchtbar vor der unvermeidlichen Ohrfeige. Er nahm daher Rücksprache mit seinem Schäfer und traf ein Übereinkommen mit diesem, dass der gegen ein gutes Stück Geld die bewusste Ohrfeige in Empfang nehmen wollte. Dann rief er seine Knechte zusammen, ohne den Gottlieb, und sagte ihnen, er werde sie morgen in den Wald schicken, Holz zu holen, da möchten sie Sorge tragen, dass sie zeitig wieder hereinkämen, denn wer zuletzt komme, der komme vom Dienst. Und er werde es nicht ungern sehen, wenn Gottlieb der Letzte sei. Solches geschah, alles eilte nach dem Holze, und niemand weckte Gottlieb, und als er endlich noch ziemlich schlaftrunken erschien und sich die Augen rieb, schrie ihn sein Herr an, »Ei, du fauler Geselle! Alles ist schon zu Holze, und wer zuletzt nach Hause kommt, kommt vom Dienst.« »Ah«, rief Gottlieb und streckte die Arme hoch in die Höhe und dehnte sich, gähnte und sagte, »das ist mir etwas ganz Neues.« »Schönen Dank, dass du mich nicht verschlungen hast, wie du dein Maul so aufrissest«, spottete der Gutsherr. »Neu oder nicht, es bleibt dabei.« »Wohlhin«, sagte Gottlieb, nahm sein Beil und ging nach dem Walde zu. Da waren seine Mitgesellen schon mit der Arbeit fertig, und er sah sie von Weitem sich entgegenkommen. Da ging er nach einem nahen großen Teiche, über dessen Abfluss ein Steg führte, über den einzig und allein der Weg vom Walde nach dem Gute führte, riss die Schleusen auf, daß die volle Flut sich in den breiten Abflusskanal ergoß, trat mit dem Fuße den Steg in Stücken und ließ die Balken vom Wasser fortfluten, dann ging er seinen Mitknechten gemachsam entgegen, die ihn tüchtig auslachten und froh waren, ihn heute noch aus dem Dienste gejagt zu sehen. Er aber rief, »Eilet nicht zu sehr, wartet ein wenig auf mich, ich komme bald wieder«, und ging nach dem Walde. Jene aber eilten, was sie eilen konnten, nach dem Schlosse zu kommen, da kamen sie an die rauschend vorbeischießende Wasserflut ohne Steg und Brücke, und hätten sie den Teich umgehen wollen, hätten sie Stunden gebraucht. Sie mußten also warten, bis Gottlieb wiederkam, der sein Tagewerk leicht und schnell im Verlauf einer kleinen Stunde vollbracht hatte. Und wie er nun kam, brachte er einen Heubaum mit, den stemmte er in den Fluss wie einen Turnerspringstock und schwang sich an das andere Ufer hinüber, dann warf er den Heubaum wieder über den Fluss und schrie seinen Kameraden zu, »Macht's wie ich!« aber von diesen hatten an dem Heubaume zwei zu heben, und sie mussten sitzen bleiben, bis der Teich alle sein Wasser vorübergeschickt hatte, welches mehr als einen Tag dauerte. Immer lebhafter wurde der Wunsch der Gutsherrschaft, den starken Gottlieb los zu sein, und daher machte ihm der Rittergutsbesitzer den Vorschlag, ihm seinen Lohn zu gewähren. Er habe einen Ersatzmann als Ohrfeigenempfänger, der solle die Zahlung erhalten, und dann soll Gottlieb gehen, wohin er Lust habe, und bleiben, wo er wolle. Gottlieb sagte, »Es kommt auf eine Probe an, ich habe ja auch proben müssen.« Jetzt stellte sich der Schäfer als Ersatzmann. Gottlieb sah ihn mit mitleidigem und spöttischem Blicke an und sagte, »Du? Wahrlich, du dauerst mich!« nahm ihn, hob ihn leicht wie einen Nussknacker in die Höhe und schlug ihm eine so derbe Ohrfeige ins Gesicht, daß der Schäfer in die Luft flog wie der Spielball eines Knaben, aber gar nicht wieder herunterkam. Der Gutsherr und seine Frau kreuzigten und segneten sich und waren froh, daß er nicht diese Ohrfeige bekommen hatte, und sagten, »So, nun kannst du gehen.« »Nä«, sagte Gottlieb, »gehen? Nä, selbes kann ich nicht. Es war nicht der Rechte, mit euch, gnädiger Herr, hab ich gedingt. Ich liebe nicht Zichorien oder Runkelrüben statt Kaffee. Ich bin kein Freund von Ersatzmannschaften. Ihr habt gesagt, ich solle gehen, wohin ich Lust habe, und bleiben, wo ich wolle. Habt ihr nicht so gesagt?« »Ja, allerdings, ich sagte so«, antwortete verdrüßlich der Gutsherr. »Nun«, versetzte Gottlieb, »so gehe ich in mein Bette und bleibe hier auf dem Gute.« Da wurde der Gutsherr sehr böse und rief, »So bleibe in des Kuckucks Namen, du Kobold, so gehe ich, mit dir will ich nicht leben und zuletzt noch wie der arme Schäfer als Luftballon oder als Sternschnuppe am Himmel herumfahren. Nimm alles und helfe dir der böse Feind hausen und wirtschaften.« »Nun, wenn ihr denn nicht anders wollt, gnädiger Herr«, sprach Gottlieb sehr sanftmütig, »so bedanke ich mich fein recht schön und wünsche euch und der gnädigen Frau recht viel Liebes und Gutes. Ihr könnt auch eure Sachen mitnehmen, und ich will euch bis in die nächste Stadt in meiner Kutsche und mit meinen Pferden fahren lassen.« »Fahre du selbst zur Hölle«, schrien außer sich der gewesene Gutsherr und seine Ehehälfte und enteilten. Gottlieb aber nahm die Knechte und Mägde in seinen Dienst und ließ seine alte Mutter, an der er 14 Jahre getrunken hatte, in das Schloss ziehen und gab ihr ein goldenes Bette und seidene Kissen und Bettdecken und alle Tage den besten Wein zu trinken und alles Gute zu essen. Ein Jahr danach, es war just Heuerntezeit, und die Knechte und die Mägde waren auf der Wiese mit Heumachen beschäftigt, kam etwas aus der Luft heruntergefallen. Das war der Schäfer, der hatte so lange oben herumgezwirbelt und war über alle Wasser und Weltteile weggeflogen. Er lebte noch und blieb auch am Leben, denn er fiel auf einen großen Heuhaufen, und das war sehr gut für ihn, sonst hätte das alte Lied auf ihn gepasst, welches anhebt, »Kuckuck hat sich zu Tod gefallen.« Ende von »Der starke Gottlieb«. Das tapfere Bettelmännlein von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das tapfere Bettelmännlein von Ludwig Bechstein. Es war einmal ein gar armer Schlucker, der stand in nächster Verwandtschaft mit dem altbekannten Herrn von Habenichts und war ein Gevatter zum Herrn von Tuenichts, und die Arbeit war ihm äußerst verhaßt. Alles, was er tat, war, daß er gern schöne Märchenbücher las, darinnen so viele Märchen stehen, in denen die Menschen reich werden, sonder Mühe, und der Weg beschrieben ist, der zum Schlaraffenlande führt. Das liebste Märchen aber von allen war dem armen Schlucker doch das vom tapfern Schneiderlein. Solch ein Held, meinte er, könnte er auch sein, was gelte es, wenn sich nur die gute Gelegenheit böte. Und siehe, selbige Gelegenheit bot sich. Der junge Bettler ging durchs Hochgebirge und kam auf eine Alme und bettelte da. Was konnte der Senn ihm reichen? Da gibt es keine Pfennige und Kreuzer, keine Semmeln und keine Würsteln. Ein Stück Schabzieger, Käse, das war alles, was er bekam, und etwa als Draufgabe noch ein paar liebenswürdige Redensarten von jungem Tagedieb, Taugenichts, Landstreicher und Tunichtgut, deren so viele, dass sich der Bettler förmlich schüttelte, als er von der Kaserhütte wegging. Als der junge Gärgänger von der Alme niederstieg, sagte er, »Da droben ist Dürrhof, da hinauf bringen mich 10 Pferde nicht wieder«, zog das Stück Schabzieger hervor, legte es neben sich auf einen Stein, ruhete aus und betrachtete sich die Welt mit weit offenem Maule, als warte er, daß eine gebratene Taube geflogen kommen und stracks hineinfliegen solle. Selbe Taube blieb aus, aber auf den Schabzieger setzte sich, vom guten Geruch angelockt, eine Menge Fliegen, und da dachte das Bettelmännlein an den Apfel und die Fliegen im Märchen vom tapfern Schneiderlein, nahm seinen Hut, schlug drauf und schrie alsbald erfreut, »Ihups, ihups, 7 auf an, Streich!« Alsbald schrieb er auf einen großen Zettel mit großen Buchstaben in vornehmer, hochdeutscher Schrift, ganz wie das tapfere Schneiderlein getan, 7 auf einen Streich, befestigte selben Zettel am Hute und stolzierte nun in das erste Dorf hinein. In diesem Dorfe war große Verlegenheit und Furcht. Im ganz nahen Walde hauste ein greulich großer, starker und wilder Bär, der vielen Schaden tat am Vieh, an Bienenstöcken und den niemand zu fangen oder zu fällen vermochte. Da zog auf einmal der Held durchs Dorf, der an seinem Hute die prahlende Schrift trug, 7 auf einen Streich. »Was gilt's? Der ist unser Mann, Held, Retter und Befreier«, sprachen die tapfern Bäuerlein, 7 auf einen Streich? Da kann er auch einen Bären nämlich, auf 7 Streiche fällen, das kann er ganz nach seinem Belieben halten, und boten dem Bettelmann ein gutes Stück Geld, so er des Bären mächtig würde, und das Fell sollte auch sein gehören, und vom Bärenbraten sollte er mit essen dürfen. »Mir schon recht«, sagte das Bettelmandel, »mit dem Viech werd ich kurzen Prozess machen. Hui, hui, so ist er tot.« Die Bäuerlein staunten über die Courage des Helden und zeigten ihm den Weg nach dem Walde, hüteten sich aber gar wohl, selbst mit hineinzugehen. Der Held aber schwitzte Angstschweiß, als er so mutterseelenallein im finstern Walde war, und das Herz sank ihm in die Kniekehle, als er von weitem ein Gebrumme hörte, das gar keinen Zweifel aufkommen ließ, ob es etwa nicht das Gebrumme des Bären sei. »Hilf, Himmel, was gibst du, was hast du? Wie zog das hasenherzige Fliegentöterlein aus, durch dick und dünn, in banger, keuchender Flucht, und der Petz zottelte gemütlich hinter ihm her und begriff gar nicht, warum der Mensch da vor ihm so schrecklich laufe. Da stand eine Hütte am Wege, in die sprang der Bettler und drückte sich hart an die Türe, die er aufließ. Gleich darauf kam der Bär auch hinein und lief nach der entgegenstehenden Wand. Schwuppdich sprang der Bettler bei der Türe wieder heraus, warf die Hüttentüre in das Schloss, zog den Schlüssel ab, sorgte, daß der Bär nicht durch ein Fenster entfliehen konnte, und ging wieder nach dem Dorfe. Die Bäuerlein, die ihn von weitem stolzierend kommen sahen, sprachen untereinander, »Schaut, gefressen hat ihn der Bär nicht, das ist schon ein gutes Zeichen. Von uns wäre keiner wiedergekommen. Ob er ihn aber erlegt hat, das ist die große Frage.« Bald war das Bettelmännlein umringt und warf sich in die Brust wie ein Volksredner, räusperte sich und sprach, »Freuet euch, Freunde, der Sieg ist unser. Ich habe das wilde Ungeheuer gefangen, für den Fall, dass ihr ihm vielleicht wollt Tanzstunde geben und es dann für Geld sehen lassen. Dann werdet ihr mir für das zugesicherte Fell billige Vergütung leisten.« »Ach was, Tanzstunde, was um Geld sehen lassen? Totgeschlagen wollen wir ihn sehen«, riefen die Bäuerlein, bewaffneten sich und rückten unter Anführung des tapfern Bettelmännleins nach der Waldhütte, in welcher Bruder Petz gefangen war und dabei durch sehr starkes Brummen Zeugnis von äußerst übler Laune ablegte, so daß alle Bäuerlein eine Gänsehaut überlief. Sie kannten und vermochten auch keinen Rat zu ersinnen, was nun anzufangen, denn schlossen sie die Türe auf und gingen hinein, so biß der Bär sie tot, und gingen sie nicht hinein, so ging der Bär heraus, und die alte Not ging von neuem an. »Ihr seid halt Helden«, spottete das tapfere Bettelmännlein, ließ sich eine doppelt geladene Flinte reichen und schoss durchs Fenster den Brombeer tot, worauf alle Bäuerlein schrien: »Vivat, er lebe!« nämlich nicht der Petz, sondern der Held, Retter und Befreier. Wie das Bettelmännlein sein Geld und den Bärenpelz hatte, den es gleich wieder an einen reichen Bärenhäuter des Dorfes verkaufte, fiel den Bäuerlein noch etwas ein, und sie sprachen: »Tapferer Held, Retter und Befreier, uns drückt noch ein Leiden. Droben im Gebirge haust ein wilder Mann mit einer wilden Fanga, das ist seine Frau. Die plagen uns alle Wege gar zu sehr, und wir müssen ihnen Zinsen und Zehnten über alle Gebühr, und tun wir's nicht, so werfen sie uns Mühlsteine auf unsere Dächer und schicken uns Schlaglawinen und Wildbäche und Schlammbäche auf den Hals, dass wir noch tausendmal übler dran sind.« Da schnitt das tapfere Bettelmandel schier ein zorniges Gesicht und schnauzte die Bäuerlein an wie ein Landrichter: »Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Sakra! Da hätte ich mich nicht brauchen, erst mit dem lumpigen Bären aufzuhalten, den ich, was mir etwas ganz Leichtes war, mit den Händen fing und an seinen Ohren in die Waldhütte zog. So ein Ries, so ein wilder Mann, ha, das ist mir rein gar nichts. Werdet schauen, wie ich dem heimleuchte, mitsamt seiner wilden Fanka, dem znichtigen Weibsbild.« Die Bäuerlein erschraken fast vor der übergroßen Courage des Bettelmännleins. Sie zogen ihre Mützen vor ihm ab und standen voller Ehrfurcht um den Gewaltigen. Sie beratschlagten und sagten, wenn er sie von dem wilden Manne und der wüsten Fanka befreie, so wollten sie ihm aus dem Gemeindevermögen ein Bauerngut kaufen und wollten ihm das Nachbarrecht schenken und ihn zum Bürgermeister auf Lebenszeit wählen, und er solle niemals wieder von ihnen wegziehen. Ob er das zufrieden und ob es ihm genug sei? »Ja, selbes bin ich wohl zufrieden und ist mir genug«, antwortete das Bettelmandel. »Und jetzt drauf! Gott sei dem Riesen gnädig, wenn ich über ihn komme!« Die Bäuerlein zeigten ihrem Helden den nächsten Fußpfad hinauf ins Gebirge, und er schritt tapfer fürbaß und war froh, als er allein war und keine mehr um ihn. »Kriegt die Kränk mit euren Riesen«, rief er, »ich hab genug am Geld für den Bärenfang und das Bärenfell. Ich gang übers Gebirg, mich seht ihr nimmermehr.« Aber der Held ging nicht übers Gebirge, denn auf der Höhe, wo der letzte Wald aufhörte, stieß er auf den wilden Mann. Ach, wie ward ihm da so Angst und Bange, wie war es aus mit Herzhaftigkeit und Heldentum? Flinke Beine, das war die einzige Hülfe. Das Bettelmännlein läuft rasch zurück, der wilde Mann hinter ihm her. Wie der Riese im besten Rennen ist, wendet sich das Mandel um und kommt dem Riesen, der das gar nicht gewahr wird, zwischen die Beine, da stürzt der Riese hin, so lang er ist, und fällt in eine Klamm, Felsschlucht, und kann nicht wieder heraus. Da schreit er dem Mandel zu: »Ich will dir nichts tun, aber lauf auf zu meiner Frau und lass dir einen Keil geben.« »Gleich«, sagt das Mandel und läuft zur wilden Fanka und begehrt den Geldsack. Ihr Mann hab es so befohlen. Die Fanka glaubt es nicht und schreit zur Klamm hinunter: »Soll ich ihn geben?« »Freilich, nur geschwind«, schreit der Riese. Da gibt die Fanka dem Bettelmandel den Geldsack, und der macht sich damit über die Höhe. Der wilde Mann brüllt immer noch. Die Fanka kommt und befreit ihn und bekommt viele Keile, daß sie den Geldsack hergegeben statt eines Keils, und rennt der Riese dem Räuber nach. Der ist unterdessen bei Schäfern vorbeigekommen, hat ein Lamm genommen, hat es unters Hemde versteckt und im Laufen dem Lamm den Bauch aufgeschnitten und die Gedärme herausgeworfen, welches letztere die Schäfer mit Grausen gesehen haben. Jetzt kommt der wilde Mann und fragt die Hirten, ob sie keinen Mann hätten vorbeilaufen sehen. »O ja«, sagten diese, »er hat sich ein Messer in den Bauch gestoßen und seine Gedärme herausgeworfen, damit er desto schneller laufen konnte.« »Selbes Kunststück hätte ich eher wissen sollen«, brüllte der wilde Mann, zog sein Messer, schnitt sich den Bauch auf, lief, stürzte hin und war tot. Das Männlein stand nicht weit davon und sah ihn stürzen. Nun ging es zurück zu den Bäuerlein, noch ganz blutig, schwang sein Messer und rief: »Das war ein schwerer Sieg, das ging auf Tod und Leben. Droben liegt er. Mit diesem kleinen Messer habe ich ihm den ganzen Leib aufgeschlitzt.« Da jubelten die Bäuerlein und schrien ein Vivat übers andere dem Helden, Retter und Befreier. Ende von Das tapfere Bettelmännlein. Der gastliche Kalbskopf von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der gastliche Kalbskopf von Ludwig Bechstein. Ein Elternpaar hatte drei Söhne. Zwei waren gescheit oder bildeten sich wenigstens ein, dies zu sein. Der dritte, jüngste, Hans, war der Dumme, aber der Liebling seiner Mutter, daher auch oft der Gegenstand des Neides seiner Brüder. Als letztere ziemlich herangewachsen waren, beschlossen sie, gemeinschaftlich die Welt zu sehen und draußen ihr Glück zu machen. Sie sprachen daher zu ihrem Vater: »Vater, gib jedem von uns 10 Taler, wir wollen hinaus in die Welt, wollen fremde Städte und Länder sehen und unser Glück machen.« Und zur Mutter sprachen sie: »Mutter, gib uns einen Ranzen voll Brot und Speck, wir wollen eine weite Reise tun.« »Es ist gut, wenn die Jungen fortkommen und sich draußen etwas versuchen, wir wollen sie ziehen lassen«, sprach die Mutter zum Vater, und so wurde der Brüder Wunsch erfüllt. Wie die Brüder zu ihrer Reise zurüsten, sah es Hans, und wie er ihren Entschluss vernahm, so sagte er: »Will auch mit, will auch 10 Taler, will auch einen Ranzen voll Speck und Brot, auch in die Welt.« »Du wirst etwas Rechtes draußen sehen und gewinnen, dummer Hans«, grollte der Vater, und die Mutter schrie: »Ach, mein Goldkind, bleibe daheim und nähre dich redlich.« Aber der Hans wollte einmal, und da half kein Zureden, er erhielt, was die Brüder erhalten hatten, und wanderte mit ihnen von dannen. »Dümmeres gibt es gar nicht, als dass der dumme Hans sich uns aufgepackt hat. Der konnte doch wahrlich daheim bleiben. Der wird was Gescheites erleben. Wir wollen tüchtig drauf losschreiten, dass er uns nicht nachkommt, da wird er schon von selbst umkehren«, sprachen die Brüder auf ihrem Wege untereinander, als bereits Hans, der Jüngste, ein Stückchen zurückgeblieben war, weil er nicht so große Schritte machen konnte als seine 2 älteren Brüder. Hans ließ die Brüder noch eine Strecke hinlaufen. Auf einmal schrie er: »Heida, holla, was ist das? Was liegt da? Ach, der Schatz!« Die Brüder, als sie den Hans so rufen hörten, blieben stehen, sahen sich um, sahen, wie ihr Bruder sich bückte und Zeichen der Verwunderung über etwas machte, was dort lag. Dann sprachen sie zueinander: »Schau, der Hans hat etwas gefunden, daran wir, ins Gespräch vertieft, vorübergingen. Geschwinde zurück!« Eilend liefen die älteren Brüder zu ihrem Hans zurück und sahen nach dem Schatz, den Hans gefunden hatte. Es lag aber nichts dort als eine Glasschlacke, die in der Sonne blitzte. »Einfältiger, dummer Hans«, schalten die getäuschten Brüder. »Mein«, sprach Hans, »ist's kein Demant? Tut mir leid.« Nach einer Weile waren die Brüder dem kleineren und schwächeren Hans wieder eine gute Strecke vorgeschritten, und er konnte nicht nachkommen, weil er sich als bequemes Muttersöhnchen im Gehen niemals sonderlich geübt hatte. Da schrie er abermals: »Hei, holla, aber was ist das? He, kommt all der her! Ach, die Pracht! Ach, die Pracht!« Und dabei machte er Freudensprünge um einen Punkt. Die Brüder glaubten, der Hans habe jetzt wirklich etwas gefunden, und liefen zu ihm zurück. Als sie aber die Stelle erreichten, war es ein großer Schwarm Goldkäfer, die zufällig auf einen Punkt zusammengeklumpt dalagen, und schalten den Hans noch härter. Der Hans aber machte sein dümmstes Gesicht und sagte: »Ich dachte, es wäre ein Haufen Kudaten. Ist's nicht? Tut mir leid.« Er hatte aber beide Male nur gerufen, um wieder bei den Brüdern zu sein, ohne seine Schritte verdoppeln zu müssen, um sie einzuholen. Leider ließ sich dieses 2-mal erprobte Kunststück nicht fortsetzen. Als Hans nach einer Strecke Weges in einem Walde abermals zurückgeblieben war und wieder bei einem vorgeblichen Funde stehen blieb und schrie, so taten seine Brüder, als hörten sie es nicht, und gingen selbander ihres Weges und waren bald hinter den Waldbäumen ihrem Bruder aus dem Gesichte. »Lauft hin«, sprach Hans, »so kann ich desto besser ausruhen«, und setzte sich auf einen Stein und öffnete seinen Ranzen und aß Brot und Speck, trank auch einmal, denn die Mutter hatte ihm vorsorglich eine gefüllte Bulle in den Ranzen geschoben, dann legte er sich an einer bequemen Stelle den Ranzen unter den Kopf und machte ein Schläfchen. Da der Hans Ausgehen nicht gewohnt und sehr müde geworden war, so dauerte sein Schläfchen etwas lange, und als er endlich daraus erwachte, begann es schon Abend zu werden. »O weh, o weh«, dachte Hans, »ist es schon so spät? Wo soll ich nun hin bei der Nacht und im Walde? Räuber können kommen und mir meine 10 Taler nehmen. Wölfe können kommen und mir mein übriges Brot samt Speck fressen und hinterdrein mich dazu. Das wird nicht gut. Hans, Hans, wärst du doch zu Hause bei der Mutter geblieben.« Es wurde schnell dunkel, und Hans fürchtete sich, weiterzugehen. »Wo ich alleweil bin, ist außer mir niemand«, sprach er zu sich selbst, »und ich tue mir nichts. Gehe ich aber weiter, so könnte ich auf jemand stoßen, der mir was tut. Hier steht eine dicke Eiche, da will ich hinaufsteigen und mich oben in das Geäste setzen, da sucht mich kein Räuber und Wölfe klettern nicht.« Gedacht, getan. Hans kletterte auf den Baum und sah sich droben ein wenig um. Siehe, da erblickte er ganz nahe ein stattliches Haus, dessen Zimmer von Lichtern erhellt waren. »O, ich dummer Hans«, rief Hans, »konnte ich nicht noch ein paar Schritte gehen und in dem schönen Gasthofe einkehren? Potzblitz, wenn man 10 Taler in der Tasche hat, braucht man da ein Nachtquartier auf Waldbäumen zu suchen?« Eilend kletterte Hans vom Baume wieder herab und schritt nach dem Hause zu, dessen Lichter ihm bald entgegenschimmerten. Bald stand er vor dem Hause, es war hell und groß, nur nichts Lebendes ließ sich sehen. Hans fand die Türe offen, alles hell von brennenden Kerzen, auch die Türen einer Reihe von Zimmern standen geöffnet, aber nirgend ein Mensch, auch kein Hund und keine Katze. Indessen stand in einem der Zimmer ein gedeckter Tisch, darauf standen eine Flasche voll Wein und Teller voll Weißbrot, Pfannkuchen, kalten Braten, Butter, Käse und dergleichen. In einem Zimmer gleich daneben stand eine schöne Wiege, und in der Wiege lag ein kein Kind, sondern ein sehr schöner Kalbskopf auf seidenen Kissen. Hans schielte hin und murmelte, »Ein prächtiger Kalbskopf! Schade, dass selbiger nicht gebraten ist, zudem hätte ich just Appetit.« Jetzt öffnete der Kalbskopf seine Augen, und Hans erschrak, er hatte nicht gedacht, dass derselbige lebendig sei. »Schönen guten Abend«, sagte der Kalbskopf, und ganz erschrocken stammelte Hans, »großen Dank.« Er war noch so unbekannt mit der Welt, der gute Hans, hatte noch nie einen Kalbskopf reden gehört. »Sei schön willkommen«, sprach der Kalbskopf weiter, »mir wird die Zeit so grässlich lang. Setze dich, iss, trink, mache dir's bequem. Dort steht ein Himmelbette, da kannst du schlafen. Wenn du aber munter bist, da kannst du mir erzählen, wie es draußen in der Welt zugeht.« »Ich«, dachte Hans und erschrak aufs Neue, »ich soll von der Welt erzählen? Das werden rührende Geschichten werden. Wenn ich nun nichts weiß, da tut mir das Ding am Ende etwas. Ob es wohl ein ganzes Kälbchen ist oder nur ein Kopf? Ob es wohl aus der Wiege herausspringen kann? Beißen wird es doch nicht, dazu sieht es zu gutmütig aus.« Hans setzte sich und aß und ließ sich's trefflich wohlschmecken, doch quälten ihn über dem Essen Gedanken, was noch nie bei ihm der Fall gewesen war. »Wie fang ich's nur an«, dachte Hans, »dass ich nicht gegen die Höflichkeit verstoße? Wie tituliere ich den Kalbskopf? Ich kann nicht unterscheiden, ob es ein Er ist oder eine Sie, ob schon verheiratet oder noch ledig. Er scheint noch ziemlich jung zu sein. Soll ich zu ihm oder zu ihr sagen, Euer oder Ihre Gnaden? Ich werde gewiß etwas Dummes machen, so oder so.« Trotz dieser schweren Gedanken ließ sich's Hans doch außerordentlich gut schmecken, und als die Mahlzeit gehalten war, kam es zu keiner Abendunterhaltung zwischen ihm und dem Kopfe, denn Hans war wieder müde und legte sich in das Himmelbette und schlief bis in den andern Tag hinein. Der Kalbskopf nahm das nicht übel, er hatte eine bewunderungswerte Geduld. Am andern Morgen fand Hans seine Kleider gereinigt und sein Frühstück neben der Wiege des Kalbskopfes, der ihm freundlich Guten Morgen sagte und seine Ohren mit vieler Anmut bewegte. Nun aber sollte Hans erzählen und machte den Versuch, und siehe, es ging besser, als er geglaubt. Er begann zunächst von sich, denn jeder Mensch ist der Mittelpunkt seiner Welt, von seiner Mutter, von dem Vater, den Brüdern, den Muhmen und Vettern und von deren Kindern, von dem Hause seiner Eltern, deren Viehstande, wie viele Ziegen, Enten, Hühner, wie viele Singvögel, dann vom Gärtchen, von dessen Bäumen, Beeten und Blumen. Hans hatte an dem Kalbskopf den gütigsten Zuhörer. Bisweilen schien es Hans, als glänze eine Träne in dessen großen, blassblauen Augen, und als atme er tiefer auf, fast wie wenn ein Mensch seufzt. Ein Wort gab das andere, nie stockte die Unterhaltung. Hans schilderte bis ins Einzelne das Dorf, in dem sein Elternhaus stand, die Häuser, die Kirche, die Schule, den Kirchhof, die Grabsteine, dem Pfarrer, den Schulzen, dann die Flur des Dorfes, den Bach, die nächsten Berge. Hans war über sich selbst verwundert, daß er so vieles wußte. Darüber verging mancher Tag. Dann fielen ihm auch alle Märchen ein, welche ihm die Großmutter, als diese noch lebte und er noch ein kleiner Junge gewesen war, erzählt hatte, und dann die Mutter, von verzauberten Prinzen und Prinzessinnen, von Zauberfrauchen und Hexenmännlein, von verwünschten Schlössern und gläsernen Bergen. Das alles hörte der Kalbskopf mit großem Wohlgefallen an. Besonders schien er sich zu freuen, wenn die Märchen schilderten, wie die verzauberten Prinzen und Prinzessinnen ihre Erlösung gefunden. Und dabei sorgte der Kalbskopf auf das Eifrigste dafür, dass es Hansen niemals an Trank und Speise mangle und dass er sich und sein Gedächtnis durch allzu vieles Erzählen ja nicht zu sehr anstrenge. Immer mehr fiel dem Hans ein, er erzählte von Gespenstern, die es gebe, von Feuermännern und Irrwischen, vom wilden Jäger und von den Erdmännlein, von der Nixe im Bache und dem weißen Fräulein am alten Schlossberge in der Nähe seines Dorfes. Endlich fiel dem Hans ein, daß er ja auch musikalisch sei und ein Instrument bei sich habe, das er zur Unterhaltung trefflich zu spielen verstehe. Hans packte dieses Musikinstrument, das sehr sorglich verwahrt war, aus, es war eine Maultrommel, und als Hans die ersten Töne darauf anschlug, machte der Kalbskopf ganz große Augen und drückte durch Wedeln mit den blonden Ohren seinen stillen Beifall aus. Lange Zeit erfreute sich Hans der Gastlichkeit des Kalbskopfes und der stets unsichtbar bleibenden Bedienung des Hauses und dachte, es ist gut, daß ich nichts von der Dienerschaft sehe, da brauche ich auch kein Trinkgeld zu geben, wenn ich wieder fortgehe. Denn der Gedanke an das Fortgehen war dem Hans doch allmählich gekommen. Er kannte keine andere Welt als die kleine seines Heimatortes, sie füllte seine Seele und den Kreis seiner Ideen aus, und da er täglich nur von ihr sprach, mit allen Gedanken nur in ihr lebte, so war es kein Wunder, daß eine stille Heimatsehnsucht im Herzen Hansens erwachte. Der Kalbskopf besaß ungleich mehr seelenkundlichen Scharfblick, als die überklugen Menschen insgemein Kalbsköpfen zutrauen und zugestehen wollen, und nahm daher eines Tages, als Hans wieder vom Daheim erzählte und dabei ein jammeriges Gesicht machte, das verständige Wort. »Mein guter Gastfreund«, sprach er, »du sehnst dich heim. Ich begreife dieses Gefühl und ehre dasselbe. Reise heim, ich will dich ausstatten. Aber kehre wieder. Dort steht ein Stab, schlage mit ihm auf jene Lade und wähle dir aus den darin liegenden Anzügen den schönsten aus. Dort jene Türe verschließt den Stall, öffne sie mit dem Stabe und wähle dir das beste Ross. Dort in jener Kiste liegt Gold und ein Zauberpfeifchen. Wenn du verirrt bist und du pfeifst darauf, so kommen Tiere gesprungen und laufen dir voran und zeigen dir den richtigen Weg. Hans staunte und tat, wie ihm geheißen war. Im stattlichsten Jagdjunkerkleide, mit goldenen Tressen besetzt, auf stattlichem Schimmel, mit trefflichem Seitengewehr und gezogener Kugelbüchse, ritt Hans von dannen, alle Taschen voll Geld und das Pfeifchen an goldener Schnur um den Hals. Heilig und teuer versprach Hans dem Kalbskopfe, zu ihm zurückzukommen. Ob Hans dem gastlichen Kalbskopf zum Abschiede einen Kuss gegeben, weiß man nicht so ganz bestimmt. Wie ging es unterdessen Hansens klugen Brüdern? Die waren sehr froh, daß der dumme Hans sie nicht mehr belästigte. Sie ließen sich's recht gut schmecken, solange Brot und Wein in ihren Ranzen vorhielten und solange in den Wirtshäusern die 10 Taler eines jeden ausreichten, was wirklich ungefähr 8 Tage dauerte. Dann aber sprachen sie zueinander: »Die Welt ist doch zu groß, als dass wir sie ganz kennenlernen könnten. Wie wär's, wenn wir umkehrten? Es ist doch überall nicht besser als daheim. Wir haben in diesen 8 Tagen eine ziemliche Anzahl fremder Städte und noch mehr Länder gesehen. Es sieht fast ein Land aus wie das andere. Wir haben zwar kein sonderliches Glück gemacht, aber wir hätten doch vielleicht etwas finden können. Dass uns hier außen nichts vom Glücke begegnete, ist ein Beweis der alten Wahrheit, dass nur in der Heimat eines jeglichen der wahre Schatz seines Glückes ruht. Eilen wir, diesen Schatz wieder aufzusuchen.« Als die Brüder heimkamen, sah sie der Vater finster an und sagte: »Ihr seid die wahren Helden, ihr Landläufer, ihr Herrgottstagediebe! 20 Taler habt ihr durchgebracht und für 10 Taler Kleider und Schuhe zerrissen. Jetzt arbeitet dafür. Nicht einen Groschen gebe ich euch, bis ihr mir das an euch zum Fenster hinausgeworfene Geld ersetzt habt.« Die Mutter aber rief: »Ihr Rangen, wo habt ihr meinen Hans, mein Goldkind? Wie könnt ihr euch nur unterstehen, ohne meinen Hans über unsere Schwelle zu schreiten?« Es hielt den Brüdern sehr schwer, die zürnende Mutter zu bedeuten, dass Hans mit Absicht immer hinter ihnen zurückgeblieben sei, ganz sicher, um sich abzusondern. Die Brüder mußten fürchterlich arbeiten, denn 30 Taler wollen verdient sein. Nach einiger Zeit entstand gegen Abend im Dorfe ein kleiner Auflauf. Es ritt ein vornehmer Junker hindurch, angetan wie ein Prinz. Die Leute dachten, es wäre der König selbst und reise inkognito, ohne alle Bedienung. Alles lief an die Fenster, vor die Türen, eine helle Haufe lief hinterdrein. Da fielen blanke Guldenstücke auf den Weg, nun war es der König, und alles schrie Vivat und schlug sich um die Geldstücke. Vor Hansens Elternhause hielt der schmucke junge Reitersmann und stieg vom Rosse. Eine ganze Schar von Jungen drängte sich herbei, bei dem vermeintlichen Prinzen Stallmeister oder Bereiterdienste zu tun. Hansens Eltern traten ehrerbietig vor ihr Häuslein. Was konnte bei ihnen der fremde Herr wollen? Die Brüder kamen von der Arbeit und sahen Mistfinken ähnlicher als Goldammern. Ihre Mäuler blieben offen stehen vor Verwunderung, als der Fremde erst ihrer Mutter, dann ihrem Vater um den Hals fiel und sie herzte und küßte und hernach rief: »Na, Michel, na, Felten, Patschand, ihr kennt am Ende euren Hans alle nicht mehr?« und ihnen die Hände bot. Es war der Hans und kein Prinz und kein König. »Der dumme Hans ist wieder da, ist reich geworden und wirft mit Geld um sich, der Hans Narr«, lief die Rede durchs Dorf. Die Alten freuten sich, die Brüder zogen mit scheelem Neide Hansens schönes Pferd in den Stall und flüsterten miteinander: »Wir müssen uns totschinden, um dem Vater die armseligen 30 Taler wieder zu verdienen. Der Hans, der Glückspilz, der gar nicht mit Gelde umzugehen weiß, wirft es auf die Gasse. Wir wollen ihm heute Nacht das Geld wegnehmen, es ist ihm doch nichts Nütze. Überhaupt ist es nicht recht einzusehen, was so ein Dummer auf der Welt tut.« In der Nacht kamen die Brüder in die Kammer, wo Hans schlief. Hans war aber nicht so dumm, als seine Brüder dachten. Als die Diebe in die Kammer brachen, schoss er dem einen ein kleines Kügelchen in das dicke Fleisch und gab dem zweiten mit dem Hirschfänger einen hübschen Zirkumflex. Darauf wurde Lärm, und der Vater stand auf, und als er sah, was vorgegangen, so nahm er im Zorne seine Peitsche und hieb auf die verwundeten Buben los, daß sie laut aufheulten und den Himmel für eine Baßgeige ansahen, vor dem Bruder aber sich gar nicht wieder sehen ließen. Hans setzte und labte sich mit seinen Eltern. Außerdem aber gefiel es ihm nicht mehr so recht daheim. Er beschenkte seine Eltern reichlich, sattelte sich selbst sein Pferd und ritt von dannen. Er wollte wieder nach dem Waldhause, zum gastlichen Kalbskopfe. Da gab es nicht Neid, nicht Habsucht, nicht Verkennung, nicht Raubsucht, aber zu essen und zu trinken vollauf und gute Unterhaltung, denn der Kalbskopf wußte auch zu sprechen und drückte sich noch dazu außerordentlich gewählt aus, woraus Hans schloß, daß derselbe eine sehr gute Erziehung erhalten haben müsse. Hans ritt ins Blaue hinein, und bald wußte er keinen Weg mehr, aber da half das Pfeifchen trefflich. Ein Pfiff, und es kam ein Hase oder ein Fuchs oder ein Vogel, liefen und flogen vor dem Pferde her, und als der Wald erreicht war, sprangen muntere Rehe voran, und so wurde das Schloss ohne Gefahr und Abenteuer wiedergewonnen. Der Kalbskopf rief Hans, als dieser zu ihm eintrat, ein herzliches »Willkommen« entgegen und drückte seine Freude aus, Hans wiederzusehen. »Du kommst zu rechter Zeit, mein braver Freund«, sprach der Kalbskopf. »Mit großer Sehnsucht erwartete ich dich, denn wenn die gute Stunde, der ich entgegenharre, ungenützt verstrichen wäre, so würdest du mich nicht wiedergefunden haben, und alle meine Hoffnung wäre dann zunichte gewesen.« Hans horchte hoch auf bei diesen ihm rätselhaften Worten, und der Kalbskopf fuhr fort: »Habe genau Acht auf das, was ich dir sage, denn von diesen Anordnungen hängt mein Glück ab und vielleicht auch dein Glück. Gehe jetzt einmal in die Küche, dort steht ein Hackblock, und in der Speisekammer daneben liegt ein scharf geschliffenes Beil. Nimm dieses Beil und lege dasselbe auf den Hackblock, dann komme wieder zu mir herein.« Hans befolgte dies Geheiß pünktlich. »Wenn ich weiter nichts tun soll«, dachte er, »so hat es ja gute Wege.« Bald hatte er das Gebot erfüllt und trat wieder in das Zimmer, welches der Kalbskopf bewohnte. »Nicht wahr, mein guter Freund«, rief dieser ihm entgegen, »das war ein sehr leichtes Stück Arbeit, aber nun kommt das Schwerere. Jetzt nimm diese Wiege, in der ich ruhe, und trage sie samt mir in die Küche und stelle sie neben den Hackblock.« »Auch das mit Vergnügen«, sagte Hans und trug die Wiege in die Küche. Sie war zwar etwas schwerer, als Hans dem Anscheine nach geglaubt hatte, aber Hans hatte Kraft. »Jetzt aber, bester Freund«, sprach wieder der Kalbskopf, »jetzt kommt das schwerste Stück, jetzt erschrick nicht, jetzt decke mich auf.« Hans räumte die seidenen Kissen weg. »O weh«, da endigte der Hals des Kalbskopfes in einen armsdicken Schlangenleib, der hing am Kopf wie ein scheußliches Gewächs und war blau wie ein Darm voll Blut. »Jetzt hebe mich aus der Wiege auf den Bock und haue mir mit dem Beile diesen abscheulichen Wurmzopf ab, der an mir hängt.« Hans schauderte und stammelte: »So soll ich dich töten, du guter einziger Kalbskopf? Deinesgleichen lebt zum zweiten Male in der Welt nicht mehr.« »Mache nur frisch zu«, versetzte der Kalbskopf, »es wird dir gut gelohnt.« Hans gehorchte, nicht ohne Scheu und Zagen. Er legte den Kopf, er hob das Beil, er zielte gut, er führte den Hieb, und siehe, es floß kein Tropfen Blut, der Schlangenleib schwand, der Kalbskopf verwandelte sich in ein holdes Mädchenantlitz, und aus der Wiege hob sich's eine Feengestalt von bezaubernder Anmut und stieg heraus und fiel Hans um den Hals. »Du hast mich erlöst, du guter, reiner, treuer! Nun nimm dir, was du willst, das Schloss und die Schätze und mich dazu, wenn ich dir gefalle.« Jetzt wimmelte das Schloss von Dienerschaft, alle diese war verzaubert gewesen, alle jubelten über ihr neu geschenktes Dasein. »Meine gnädigste Prinzessin«, nahm der erstaunte Hans das Wort, »du bist mir schon als Kalbskopf äußerst appetitlich erschienen, so aber bist du mir noch tausendmal lieber. Ich nehme dich.« Hans wurde sehr glücklich, er begabte seine Eltern, verzieh seinen Brüdern, heiratete die schöne erlöste Prinzessin und lebte mit ihr in einer frohen und genußreichen Einsamkeit. Weder er noch seine Gemahlin sehnten sich in die sogenannte große Welt, und falls sie beide nicht gestorben sein sollten, so dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit zu vermuten sein, dass sie heute noch leben. Ende von »Der gastliche Kalbskopf«. Geschichte der Katze mit der Maus von Gustav Weil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Geschichte der Katze mit der Maus von Gustav Weil. Aus Tausend und eine Nacht. Man erzähl, du König. Eine Katze ging einst in der Nacht auf Raub aus, lief aber die ganze Nacht in den Wiesen umher, ohne etwas zu finden. Da es heftig regnete und es sie sehr fror, suchte sie einen trockenen Zufluchtsort und ging auf ein Loch zu, welches sie in der Wurzel eines Baumes bemerkte. Als sie nahe daran war, roch sie eine Maus darin und kroch langsam auf den Baum hin, um sie zu fangen. Da aber die Maus die Nähe der Katze bemerkte, schleppte sie schnell Erde herbei und verstopfte die Öffnung des Loches. Die Katze miaute gar kläglich und schrie: »Warum tust du dies, mein Freund? Ich suche Zuflucht bei dir. Erbarme dich meiner und lass mich diese Nacht in deiner Höhle zubringen. Ich bin alt, schwach und matt und kann mich nicht mehr bewegen. Ich laufe schon die ganze Nacht auf dem Felde umher, habe mir oft den Tod gewünscht, um einmal meiner Qualen loszuwerden. Und nun liege ich hier vor deiner Tür, krank von Nässe und Kälte. Ich bitte dich um Gottes Willen, beherberge mich im Gang deiner Höhle. Ich bin arm und fremd. Es heißt ja, wer einen Fremden bei sich beherbergt, dem wird am Gerichtstage das Paradies als Wohnung angewiesen.« Als die Maus das Flehen der Katze vernahm, war sie erschrocken. »Wie kann ich dir öffnen? Du bist doch mein natürlicher Feind und du lebst nur von meinem Fleisch. Ich fürchte deinen Verrat. Du bist treulos von Natur. Ich kann dir nicht glauben. Ich kann dir ebenso wenig mein Leben anvertrauen, als man eine schöne Frau einem Wollüstling, einen Schatz einem Dieb oder Holz dem brennenden Feuer anvertraut. Auch sagt man, von einer natürlichen Feindschaft, so schwach sie auch sein mag, ist doch starkes Übel zu erwarten.« Die Katze antwortete hierauf mit demütiger, rührender Stimme: »Was du sagst, mein Freund, ist wahr. Ich leugne meine Sünden gar nicht, doch Gott verzeihe mir und verzeihe du auch mir meine vergangene Schuld. Heißt es doch, wer einem Geschöpfe seinesgleichen verzeiht, dem verzeiht auch Gott. Ich bin allerdings bisher dein Feind, doch nun suche ich deine Freundschaft. Sagt man nicht, willst du deinen Feind in Freund verwandeln, so erweise ihm Gutes. Ich will nur einen festen Bund mit dir schließen und dir versprechen, dass ich dir nie etwas zuleide tun werde. Ohne dies habe ich gar keine Kraft mehr dazu. Nimm nur meine Freundschaft an, vertraue auf Gott und versage mir deine Hilfe nicht.« Da sagte die Maus: »Wie soll ich mit einem Treulosen einen Bund schließen? Wie darf ich das tun, da doch unsere Feindschaft von Natur aus angeboren ist? Legte ich mich in deine Gewalt, so wäre es gerade, als wenn jemand seine Hand in den Mund einer Otter stecken wollte.« Da sagte die listige Katze: »Mein Leben erlischt in mir, bald werde ich vor deiner Türe stehen und du wirst die Schuld tragen, denn du hättest mich retten können. Ich sage dir zum letzten Mal, wenn du mich einlässt, so werde ich dein wahrer Freund sein, stets für dich beten, und der Himmel wird dich dafür belohnen.« Bei diesen Worten wurde die Maus von Gottes Furcht ergriffen und dachte bei sich: »Wer seinem Feind Gutes erweist, dem steht Gott gegen ihn bei. Ich will nun im Vertrauen auf Gott diese Katze vom Untergang retten und mir dadurch himmlischen Lohn erwerben.« Sie trat dann zur Katze heraus und schleppte sie in die Höhle. Die Katze machte sich schwer und stellte sich tot, so dass es der Maus sehr mühsam wurde, sie auf ihr Lager zu bringen. Nachdem die Katze ein wenig ausgeruht hatte, öffnete sie den Mund und klagte über Schwäche und Mattigkeit. Die Maus bemitleidete sie und redete ihr Mut ein. Die Katze aber kroch allmählich bis zur Öffnung der Höhle, um der Maus den Ausgang zu versperren. Dann sprang sie auf sie los, fasste sie mit allen Vieren und biss sie. Hierauf schleuderte sie in die Höhle und lief ihr wieder nach. Die Maus rief Gottes Hilfe an und sagte zur Katze: »Treuloser Freund, hältst du so den Bund, den wir geschlossen haben, und den Eid, den du geschworen? Ist das mein Lohn dafür, dass ich dich in meine Höhle hereingelassen und dir mein Leben anvertraut? Mit Recht sagt man, wer dem Versprechen eines Feindes traut, ist seines Lebens nicht mehr sicher und verdient den Tod. Doch ich vertraute auf Gott, der wird mich retten.« Während die Maus so zur Katze sprach, welche vorhatte, sie zu zerreißen, kam ein Jäger mit Fanghunden herbei. Einer desselben hörte das Geräusch in der Höhle, sprang munter heran, der Meinung, es sei ein Fuchs, der etwas zerreißen wollte, packte die Katze von hinten und zog sie heraus und zerriss sie in Stücke. Die Maus aber kam ohne schwere Wunde davon, denn die Katze hatte sie in dem Schrecken losgelassen. Und so bestätigt sich hier: Wer Mitleid hat, der wird auch von Gott bemitleidigt. Wer Unrecht handelt, dem geschieht auch Unrecht. Ende von Geschichte der Katze mit der Maus. Gelesen von Elli, September 2011. Geschichte des Einsiedlers mit dem Schmalz von Gustav Feil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Geschichte des Einsiedlers mit dem Schmalz aus 1001 Nacht von Gustav Feil. Wisse, o König, einst lebte ein Einsiedler in einer Stadt bei einem der vornehmsten Bürger, der ihn sehr liebte und ihm jeden Tag drei Brötchen und etwas Honig und Schmalz reichen ließ. Da der Schmalz damals sehr selten und teuer war, sammelte der Einsiedler alles, was er von seinem Gönner erhielt, in einem großen Krug, den er zu Häupten seines Bettes stellte, um immer ein wachsames Auge darauf haben zu können. Eines Tages, als er auf seinem Bette saß, fiel ihm sein Schmalz ein, das jetzt zu hoch im Preis stand, und er dachte bei sich, ich werde es jetzt ganz im Stillen verkaufen und dafür eine Ziege kaufen. Ich mache dann Gemeinschaft mit einem Bauern, der einen Bock hat. Sie wird im ersten Jahr ein Männchen oder ein Weibchen und im zweiten ein Weibchen oder ein Männchen gebären. Und so wird es fortgehen, bis ich eine Menge Böcke und Ziegen habe. Ich verkaufe dann die Böcke und kaufe Kühe und Stiere dafür. Wenn auch diese sich vermehrt haben, verkaufe ich einen Teil davon und kaufe ein schönes Gut und bebaue es. Dann lasse ich mir ein schönes Schloss darauf bauen, schaffe mir kostbare Kleider an, kaufe Sklaven und Sklavinnen. Dann heirate ich die Tochter eines reichen Kaufmannes oder Fürsten und feiere eine Hochzeit, wie noch nie eine gefeiert worden. Es wird weder an allerlei Fleischgerichten noch an Süßigkeiten fehlen. Auch lasse ich Musiker und Sänger und Märchenerzähler kommen, die uns bei dem Dufte der schönsten Blumen und der feinsten Wohlgerüche belustigen. Ich werde Reiche und Arme einladen, alles, was durch Gelehrsamkeit und Bildung sich hervortut. Sogar den Sultan mit seinen Offizieren. Ich lasse in der ganzen Stadt ausrufen. Jeder soll zu essen und zu trinken bei mir finden. Ist dann die Braut königlich geschmückt, begebe ich mich zu ihr und ergötze mich an ihren Reizen, esse und trinke und scherze mit ihr und denke bei mir selbst. Nun bin ich am Ziele meiner Wünsche, fern von dem traurigen Einsiedlerleben. Bald freue ich mich dann an dem Knaben, den mir meine Frau gebären wird, und ich gebe ein großes Fest bei seiner Geburt. Ich lasse ihn in Pracht und Glanz erziehen und in allem unterrichten, so dass sein Name berühmt werde in allen Gesellschaften. Ich werde ihm dann dies und jenes befehlen, gehorcht er mir, so lasse ich ihn immer mehr unterrichten. Wird er aber ungehorsam, so komme ich mit dem Stocke hinter ihn. Bei diesen letzten Worten hob der Einsiedler den Stock, den er in der Hand hatte, mit aller Kraft in die Höhe, begegnete dem Schmalzkrug, der ihm zu Häupten stand, und zerbrach ihn. Der Schmalz stürzte über seinen Kopf herunter, beschmierte sein Gesicht und seinen Bart und befleckte seine Kleider und sein Bett. Und so wurde er eine Warnung denen, die sich belehren wollen. Ende von Geschichte des Einsiedlers mit dem Schmalz von Gustav Feil. Gelesen von Elli, September 2011. Der Halskragen von Hans Christian Andersen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Halskragen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Es war einmal ein feiner Herr, dessen sämtliches Hausgerät aus einem Stiefelknecht und einer Haarbürste bestand. Aber er hatte den schönsten Halskragen von der Welt, und dieser Halskragen ist es, dessen Geschichte wir hören werden. Er war nun so alt geworden, dass er daran dachte, sich zu verheiraten, und da traf es sich, dass er mit einem Strumpfband in die Wäsche kam. Da meinte der Halskragen, habe ich doch nie jemand so schlank und so fein und so niedlich gesehen. Darf ich um Ihren Namen bitten? Den nenne ich nicht, sagte der Strumpfband. Wo sind Sie denn zu Hause? Fragte der Halskragen. Aber der Strumpfband war verschämt und meinte, es sei doch etwas sonderbar, darauf zu antworten. Sie sind wohl ein Leibgürtel, sagte der Halskragen. Ein inwendiger Leibgürtel? Ich sehe, Sie sind sowohl zum Nutzen als zum Staat, liebes Fräulein. Sie dürfen nicht mit mir sprechen, sagte der Strumpfband. Mich dünkt, ich habe Ihnen durchaus keine Veranlassung dazu gegeben. »Ja, wenn man so schön wie Sie ist«, meinte der Halskragen, »so ist das Veranlassung genug.« »Kommen Sie mir nicht so nahe«, sagte der Strumpfband, »Sie sehen so männlich aus.« »Ich bin auch ein feiner Herr«, sagte der Halskragen, »ich besitze einen Stiefelknecht und eine Haarbürste.« Das war nun nicht wahr, denn sein Herr hatte diese, aber er prahlte. »Kommen Sie mir nicht so nahe«, sagte der Strumpfband, »ich bin das nicht gewohnt.« »Zier Liese«, sagte der Halskragen, und dann wurden sie aus der Wäsche genommen, sie wurden gestärkt, hingen auf dem Stuhl im Sonnenschein und wurden dann aufs Plättbrett gelegt, und dann kam das warme Eisen. »Liebe Frau«, sagte der Halskragen, »liebe Frau Witwe, mir ist ganz warm, ich bin ein ganz anderer, ich komme ganz aus den Falten. Sie brennen mir ein Loch, ich halte um sie an.« »Laps«, sagte das Plätteisen und ging stolz über den Halskragen hin, denn das bildete sich ein, dass es ein Dampfkessel sei, welcher zur Eisenbahn hinaus und dort Waren ziehen sollte. »Laps«, sagte es. Der Halskragen faserte an den Kanten ein wenig aus. Deshalb kam die Papierschere und sollte die Fasern wegschneiden. »Oh«, sagte der Halskragen, »Sie sind wohl erste Tänzerin. Wie Sie die Beine ausstrecken können, das ist das Reizendste, was ich je gesehen habe. Das kann Ihnen kein Mensch nachmachen.« »Das weiß ich«, sagte die Schere. »Sie verdienten eine Gräfin zu sein«, sagte der Halskragen. »Alles, was ich besitze, ist ein feiner Herr, ein Stiefelknecht und eine Haarbürste. Wenn ich nur eine Grafschaft hätte.« »Er freit wohl gar«, sagte die Schere und wurde böse und gab ihm einen tüchtigen Schnitt. Und da war er entlassen. »Ich muss am Ende wohl um die Haarbürste freien. Es ist merkwürdig, wie Sie alle Ihre Zähne behalten, liebes Fräulein«, sagte der Halskragen. Haben Sie nie daran gedacht, sich zu verloben?« »Ja, das können Sie sich wohl denken«, sagte die Bürste. »Ich bin ja mit dem Stiefelknecht verlobt.« »Verlobt«, sagte der Halskragen. Nun gab es niemand mehr, um die er hätte freien können, und darum verachtete er es. Es verging eine lange Zeit, und dann kam der Halskragen in den Kasten beim Papiermüller. Da gab es große Lumpengesellschaft. Die Feinen für sich, die Großen für sich, so wie sich das gehört. Sie hatten alle viel zu erzählen, aber der Halskragen am meisten. Das war ein gewaltiger Prahlhans. »Ich habe ungeheuer viele Geliebten gehabt«, sagte der Halskragen. »Man ließ mir gar keine Ruhe. Ich war aber auch ein feiner Herr mit Stärke. Ich besaß sowohl einen Stiefelknecht wie eine Haarbürste, die ich nie gebrauchte. Damals hätten sie mich nur sehen sollen, wenn ich auf der Seite lag. Nie vergesse ich meine erste Geliebte. Sie war ein Leibgürtel, fein, zart und niedlich. Sie stürzte sich meinetwegen in eine Waschwanne. Da war dann auch eine Witwe, die für mich erglühte, aber ich ließ sie stehen und schwarz werden. Da war eine erste Tänzerin. Sie versetzte mir die Wunde, mit der ich gehe. Sie war schrecklich bissig. Meine eigene Bürste war in mich verliebt. Sie verlor alle Haare aus Liebeskram. Ja, ich habe viel dergleichen erlebt, aber am meisten tut es mir leid um das Strumpfband. Ich meine den Leibgürtel, welcher sich in die Waschwanne stürzte. Ich habe viel auf meinem Gewissen, es wird mir wohltun, weißes Papier zu werden. Und das wurde er, alle Lappen wurden weißes Papier, aber der Halskragen wurde gerade das Stück Papier, was wir hier sehen, worauf die Geschichte gedruckt ist. Und das geschah, weil er so gewaltig mit Dingen prallte, die gar nicht wahr gewesen waren. Daran sollen wir denken, damit wir uns nicht ebenso betragen. Denn wir können wahrlich nicht wissen, ob wir nicht auch einmal in den Lumpenkasten kommen und zu weißem Papier umgearbeitet werden und dann unsere ganze Geschichte, selbst die allergeheimste, aufgedruckt bekommen, womit wir dann selbst herumlaufen und sie erzählen müssen, wie der Halskragen. Ende von Der Halskragen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher, gelesen von Elli, September 2011. Belohnte Kindesliebe von Karl Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Belohnte Kindesliebe von Karl Alberti. Vor ungefähr 200 Jahren lebte in der zwischen Inaba und Harima gelegenen Provinz Mino, nahe beim Städtchen Tani, ein Holzhacker, der nur einen Sohn hatte. Beide waren sehr arm und mussten täglich ins Gebirge, um durch Holzhauen ihr Brot mühsam und spärlich zu verdienen. Solange beide gesund und kräftig waren, gelang es ihnen auch, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Aber der Vater wurde immer älter und immer steifer, und ungelenkiger wurden seine Glieder, so dass schließlich der Sohn allein in den Wald gehen musste, während der Alte daheim blieb. Dem jungen Manne machte dies keine große Sorge. Kräftig und rüstig wie er war, arbeitete er umso fleißiger und war glücklich, wenn er außer der täglichen Nahrung noch einige Sen mehr verdient hatte, um seinem alten Vater ein Fläschchen Sake kaufen zu können, den dieser leidenschaftlich gern trank und der ihm auch wohltat und ihn kräftigte. Nun kam einmal ein sehr kalter Winter und der Schnee bedeckte bis spät in den Frühling Feld und Flur und machte die Wege ungangbar, so daß der junge Holzhauer nur einen karglichen Verdienst fand und daher oftmals seinem Vater nicht den gewohnten Sake kaufen konnte. Darüber war er natürlich sehr traurig und betete oft zu den Göttern, sie möchten doch dem harten Winter ein Ende machen oder ihm anderweit Hilfe senden. Eines Tages hatte er wieder nur eine ganz kleine Last Holz in die Stadt bringen können, und der Erlös reichte nicht einmal zum Nötigsten, geschweige denn zu einem Fläschchen Sake für den Vater. Obgleich ihm der Sake-Händler gern auf Borg gegeben hätte, wollte der junge Mann davon nichts wissen, denn er gedachte des Sprichwortes: Schulden sind schlimmer als Motten im Pelz. Fußnote: Japanisches Sprichwort, es ähnelt dem Deutschen, Borgen macht Sorgen. Ende Fußnote. So ging er denn betrübt heim und dachte während seines Weges nur darüber nach, wie er seinem Vater eine Stärkung verschaffen könnte. Am Fuße des Takeyama angekommen, hockte er sich nieder, um ein Weilchen auszuruhen. Aber auch hier fand er keine Ruhe von seinen Sorgen, und so wandte er sich wieder in inbrünstigen Gebete zu den Göttern. Da hörte er plötzlich ein seltsames Rauschen, Dampf stieg an der Seite des Berges auf und ein eigentümlicher Geruch, fast wie erwärmter Sake, erfüllte die Luft. Schnell war die Müdigkeit des jungen Mannes verschwunden. Er sprang auf und eilte zu der Stelle, wo der leichte Dampf aufstieg. Was erblickte er da? Welches Wunder sahen seine Augen? Dort, wo stets eine kahle Felsenstelle war, sprang jetzt der muntere Quell hervor und hüpfte in lustigen Sprüngen dem Tale zu. Der junge Mann schöpfte in der hohlen Hand etwas Wasser, das warm war, und kostete es. Welch eigentümlicher Geschmack! So etwas hatte er noch nie getrunken. Das ist ein Geschenk von euch, o Götter, rief er aus und füllte, nachdem er ein Dankgebet verrichtet hatte, seine Reisflasche mit dem kostbaren Nass. Frohgemut und seiner Sorge ledig, eilte er nun seinem Heime zu, wo er seinem Vater den wundervollen Trank verabreichte. Es war aber auch wirklich ein Wundertrank, denn der alte Mann fühlte neue Kraft in seinen Körper einziehen. Ja, am nächsten Tage fühlte er sich schon so weit gekräftigt, dass er aufstehen und auf seinen Sohn gestützt zur Quelle wandern konnte. Sollte diese Gabe der Götter nur zum Trinken sein, fragte sich der Sohn und riet seinem Vater, in dem warmen Wasser ein Bad zu nehmen, was dieser auch tat. Er merkte, dass nach dem Bade seine Gliederschmerzen nachließen. Tagtäglich wanderten nun beide zu dem wunderbaren Quell, und nach kurzer Zeit war der Alte so weit wiederhergestellt, dass er seinen Sohn wieder in den Wald begleiten und bei seinem Tagewerke helfen konnte. Infolgedessen waren beide von aller Sorge befreit und konnten zufrieden und glücklich leben. Die Kunde dieser wunderbaren Heilung verbreitete sich natürlich schnell, und von fern und nah eilten Kranke und Gebrechliche herbei, um Heilung ihrer Leiden zu suchen und zu finden. Selbst dem Kaiser wurde von dieser Heilquelle berichtet, der, nachdem er sich von der Richtigkeit überzeugt hatte, ihr den Namen Joro geben ließ. Fußnote: Jo, Kraft, Stärke, Pflege, Ro, das Alter, Joro, Kräftigung oder Pflege des Alters. Ende Fußnote. Ja, er nannte sogar die Zeitepoche von der Entstehung der Quelle Joro-Zeit. Fußnote: Wie in China ist es auch in Japan Sitte, die Jahreszahl nicht ununterbrochen fortlaufend zu führen, sondern in Zeitepochen von irgendeinem besonderen Ereignis abgeleitet. So haben die Japaner jetzt nicht 1912, sondern das Jahr 45 Meiji. Das heißt Ära des wahren Friedens. Ende Fußnote. Die Quelle, eine Mineralquelle, hat ihre Heilkraft bis zum heutigen Tage behalten. Fußnote: Der vollständige Name der Quelle ist Yoronataki, auch Yorogataki. Taki bedeutet Wasserfall. Ende Fußnote. Ende von Belohnte Kindesliebe von Karl Alberti. Gelesen von Elli. September 2011. Adams Tod von Johann Gottfried Herder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Adams Tod von Johann Gottfried Herder. 930 Jahre war Adam alt, als er das Wort des Richters in seinen Gebeinen fühlte: Du sollst des Todes sterben. Lass alle meine Söhne vor mich kommen, sprach er zu ängstigenden Eva, damit ich sie noch sehe und segne. Sie kamen alle auf das Wort des Vaters und stunden vor ihm da, viel Hunderte der Männer an der Zahl, und weineten und flehten um sein Leben. »Wer unter euch«, sprach Adam, »will zum heiligen Bergen gehen? Vielleicht, dass er für mich Erbarmung finde und bringe mir eine Frucht vom Baume des Lebens.« Alsbald erboten sich alle Söhne, und Seth, der frömmste unter ihnen, ward vom Vater selbst zur Botschaft auserwählet. Sein Haupt mit Asche bestreuet, eilte er und säumte nicht, bis er vor der Pforte des Paradieses stand. »Lass ihn Erbarmung finden, Barmherziger«, so betete er, »und sende meinem Vater eine Frucht vom Baume des Lebens.« Schnell stand ein Engel Gottes, der glänzenden Cherub, da. Nur statt der Frucht vom Lebensbaume hielt er einen dreiblättrigen Zweig in seiner Hand. »Bringe deinem Vater ihn«, so sprach er freundlich, »zu seiner letzten Labung, denn ewiges Leben wohnet nicht für ihn auf dieser Erde. Darum eile, denn seine Stunde ist kommen.« Schnell wie ein Engel des Trostes eilte Seth und warf sich nieder und sprach: »Keine Frucht vom Baume des Lebens bringe ich dir, mein Vater, aber diesen Zweig hat mir der Engel gegeben, zu deiner letzten Labung.« Der Sterbende nahm den Zweig und freute sich. Er roch an ihm den Geruch des Paradieses, da erhob sich seine Seele. »Meine Kinder«, sprach er, »ewiges Leben wohnet nicht für uns auf dieser Erde. Ich sterbe, und ihr folgt mir nach. Aber an diesem Gewächse atme ich den Hauch einer anderen Welt, den Geruch eines höheren Paradieses.« Da brach sein Auge, sein Geist entfloh auf dem Zweige vom Baum des Lebens. Adams Kinder begruben ihren Vater und weinten um ihn 30 Tage. Seth aber weinte nicht. Er pflanzte den Zweig auf seines Vaters Grab zum Haupt des Toten und nannte ihn den Zweig des neuen Lebens, des Auferwachens aus dem Todesschlaf. Der kleine Zweig erwuchs zum hohen Baum, und alle Kinder Adams stärkten sich an ihm mit dem Trost des anderen Lebens. So kam er auf die folgenden Geschlechter. Im Garten Davids blühte er schön, bis sein betörter Sohn an der Unsterblichkeit zu zweifeln anfing. Da verdorrte der Zweig, doch kamen seine Blüten unter andere Völker. Und als an einem Stamm von diesem Baum der Lehrer der Unsterblichkeit sein heiliges Leben aufgab, siehe da, streuete sich von ihm der Wohlgeruch der Auferstehung umher unter alle Völker der Erde. Ende von Adams Tod. Die Wünsche des Steinhauers von Carlo Alberti. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Die Wünsche des Steinhauers von Carlo Alberti. Es lebte einmal ein Steinhauer, der musste sich im Schweiße seines Angesichts plagen, denn sein Handwerk war ein schweres. Doch da seine Arbeiten immer gut waren, so verdiente er so viel, dass er ohne Sorgen und zufrieden leben konnte. Seine Arbeitsstätte war am Fuße eines hohen Felsens, von dem er Steine losschlug und sie bearbeitete, entweder zu Grabsteinen, zu Türschwellen oder zu irgendwelchen anderen Zwecken. Bei diesem Felsen nun hauste ein alter Berggeist, der, wie die Leute erzählten, die Wünsche derjenigen, denen er wohl wollte, erfüllte. Eines Tages hatte der Steinhauer einen großen Gartenstein bei einem reichen Bürger abgeliefert und gesehen, wie wohl es sich dieser gehen lassen könne. Als er an seiner Arbeitsstätte schweißtriefend wieder angekommen war und den Schlegel ergriffen hatte, um seine Arbeit fortzusetzen, da erinnerte sich des reichen Mannes, der geschützt und wohllebend daheim sitzen konnte und sich nicht so schwer bemühen zu brauchte wie er, der Steinhauer. Ach, seufzte er, wer es doch auch so gut haben könnte. Dein Wunsch sei dir erfüllt. Gehe heim, erschallt plötzlich eine dumpfe Stimme, die aus der Höhle zu kommen schien. Der Steinhauer war sehr verwundert, legte dem aber keine Bedeutung bei, sondern setzte seine Arbeit ruhig fort. Er hatte wohl von jenem Gerede gehört, wonach hier ein Geist hause, der Wünsche erfülle. Doch glaubte er nicht daran, sondern war der Meinung, dass ihn irgendein Schalk, der seine Stoßseufzer gehört habe, äffen wolle. Während der Arbeit ließen ihm die Gedanken keine Ruhe, und da ein besonders heißer Tag war, machte er früher als sonst Feierabend, lud sein Handwerkszeug auf und ging heim. Erstaunte er aber, als er bei seiner Hütte ankam. Diese war verschwunden, an ihrer Stelle stand ein gar stattliches Haus mit allem eingerichtet, was zu einem sorglosen, behaglichen Wohlleben nötig war. Nun sah er, dass tatsächlich beim Felsen ein guter Geist wohnen müsse, der seinen Wunsch gehört und erfüllt habe. Sehr erfreut und ganz glücklich warf er sein Handwerkszeug beiseite und ging in das Haus. Ein gutes Essen stand bereit und ebenso war ein warmes Bad vorbereitet. Auch fehlten nicht gute Kleider und weiche Polster. Sein Wunsch war nun erfüllt und er gab sich ganz dem guten Leben hin, das er sich gewünscht hatte. Bald kam ihm sein früherer Beruf als ein böser Traum vor und er wunderte sich oft, wie er hatte so lange zufrieden sein können. Aber wie es so geht und wie ein Sprichwort sagt, auf einen Wunsch folgen mehrere. Oder, wer Macht hat, will größere Macht, so ging es auch dem Steinhauer. Einmal saß er an einem heißen Sommertage sich fächelnd auf der Veranda seines Hauses, als in der Sänfte ein Fürst vorbeigetragen wurde. Eine Anzahl Diener schritt rechts und links von der Sänfte. Sie trugen große, prachtvolle Fächer, mit denen sie dem Fürsten Kühlung zufächelten. Ein großes Gefolge begleitete ihn, und alle Menschen warfen sich zu Boden und begrüßten auf diese Weise den Fürsten. Da ward der Steinhauer missmutig und sagte, »Ja, der Fürst hat es gut, der braucht nicht zu Fuß zu gehen, braucht sich nicht eigenhändig Kühlung zuzufächeln, und alle Welt verneigt sich vor ihm. Wenn es ginge, möchte ich auch so ein Fürst sein.« Kaum hatte er dies gesagt, da ertönte wieder die Stimme. »Du hast es gewünscht, darum sei es.« Jetzt war er ein Fürst. Verschwunden war das schöne Häuschen. Dafür stand ein herrlicher Palast an der Stelle. Zahlreiche Diener liefen hin und her und kamen jedem seiner Befehle nach. Er wurde in einer Sänfte herumgetragen. Diener in kostbarer Kleidung fächelten ihm Kühlung zu und alle Welt verneigte sich vor ihm. Anfänglich machte ihm diese neue Veränderung viel Vergnügen. Bald aber ward er des ewigen Einerleis überdrüssig und dachte darüber nach, wie er noch Besseres ersinnen könnte. Und als er sah, wie die Sonne so glühend brannte, ihre Strahlen Leben spendeten, zugleich aber auch Feld und Flur verbrannten, ja ihn selbst nicht schonten, sondern sein Gesicht trotz Sänfte, Schirmen und Fächern bräunte, da glaubte er, dass die Sonne das allergewaltigste Ding sei, dem nichts unerreichbar wäre, und so rief er aus, »Wenn's möglich wäre, möchte ich die Sonne sein.« »Du sollst sie sein«, rief die Stimme, und zugleich stand unser Steinhauer oben am Himmel als Sonne und schleuderte mit großem Vergnügen seine Strahlen nach allen Seiten, verbrannte das Gras auf den Wiesen, die Ernte auf den Feldern. ja, zündete sogar die Wälder an. Kurze trieb im Übermute seiner Macht allerhand Allotria, wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Wie dieses aber auch bald des Spieles überdrüssig wird, so auch der Steinhauer. Und als sich ihm eine Wolke in den Weg stellte und seinem Treiben Einhalt gebot, indem sie verhinderte, dass die Strahlen die Erde trafen, da wurde er bitterböse und schrie: »Was, eine winzige Wolke hindert mich an meinem Spiel? Dann ist sie ja mächtiger als ich die Sonne. Da möchte ich denn doch lieber eine Wolke sein.« »Es sei«, hörte die Stimme zu sich herauftönen. Jetzt schwebte er als Wolke zwischen Erde und Sonne und freute sich der Sonne, einen Schabernack spielen zu können, indem er ihre Strahlen auffing. Jetzt sah er auch, wie infolge des Schattens, den er auf die überhitzte Erde warf, alles zu grünen und blühen begann. Dazu gehört auch Wasser, dachte er, und öffnete seine Schleusen. Hey, wie das prasselte und plätscherte. Er freute sich königlich über das Treiben auf der Erde, wie die Menschen rannten und sich zu schützen suchten, wie die Vöglein sich verbargen und wie die Bäume sich beugten unter der Last des prasselnden Regens. Und immer mehr ließ er es regnen, nicht nur in kleinen Tropfen, nein, in zerschmetternden Güssen, so dass die Bäche und Flüsse die Wassermenge nicht zu fassen vermochten und über die Ufer traten. Alles Land wurde überschwemmt, Bäume entwurzelt, Dämme fortgerissen, und von den Bergen stürzten die Wasser in donnernden Kaskaden hernieder, alle sich in den Weg stellende mit sich reißend. Nur ein einsamer Felsen stand ruhig und fest, ihm vermochte das rasende Ungewitter nichts anzuhaben. Stolz ragte sein Haupt bis nahe zur Wolke empor, die Steinhauerwolke glaubte sogar ein spöttisches Lachen zu hören. Das ergrimmte ihn noch mehr, und in äußerster Wut sandte er einige Blitze auf den Felsen und goss über ihn den Rest seines Wassers aus. Aber es half alles nichts. Der Fels wankte und wich nicht, und endlich musste die Wolke erschöpft ihr Wüten einstellen. »So will ich deinen Felsen sein«, lautete nun sein Wunsch, und wieder rief ihm die Stimme Erfüllung zu. Jetzt war er der Felsen, stand stolz und selbstbewusst da und freute sich seiner unbegrenzten Macht. Nicht die Strahlen der Sonne, nicht der strömende Regen konnten ihm etwas anhaben. Jetzt glaubte der Steinhauer, sein Ziel erreicht zu haben und der mächtigste dieser Erde zu sein, denn niemand vermochte ihm Schaden zuzufügen oder ihn von seiner Stelle zu bewegen. Niemand. Wirklich niemand? Die Freude währte nicht lange. Eines Morgens hörte er an seinem Fuße hämmern und kratzen, und als er hinunterschaute, sah er ein winziges Menschenkind mit Keil und Hammer bewaffnet, Stück für Stück vom Felsen losschlagen. »Wenn das so weitergeht«, brummte er, »da bleibt ja nichts von mir übrig. Sollte man es für möglich halten. Was alle wütenden Elemente nicht vermögen, das tut so ein kleiner Knirps von einem Menschen. Das darf nicht sein, ich will lieber dieser Mensch sein.« »So sei, was du vor dem warst«, ertönte die Stimme des Berggeistes. Und der Fels wurde wieder zum Steinhauer, der vom frühen Morgen bis zum späten Abend mühsam die Steine aus dem Felsen brach und zufrieden und glücklich war mit dem, was er hatte. Er war von seinen Wünschen geheilt und hatte einsehen gelernt, dass in jedem Stande und jedem Beruf etwas zu wünschen übrig bleibt, weil es auf dieser Erde nichts Vollkommenes gibt. Ende von Die Wünsche des Steinhauers von Karl Alberti. Gelesen von Elli, September 2011. Der Saturnring von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Saturnring von Gustav Meyrink. Die Jünger kamen tappend Schritt um Schritt die Wendeltreppe herauf. Im Observatorium quoll die Dunkelheit, und an den blanken Messingrohren der Teleskope rieselte in dünnen, kalten Strahlen das Sternenlicht herab in den runden Raum. In Funkelbündeln konnte man es an die metallenen Pendelspritzen sehen, die von der Decke hingen, wenn man sich langsam hin und her wandte und ließ die Augen schweifen. Die Finsternis des Fußbodens schluckte die glitzernden Tropfen, die von den glatten, blinkenden Maschinen rannen. »Der Meister nimmt heute den Saturn auf«, sagte Wiekander nach einer Weile und wies mit dem Finger auf das große Fernrohr, das wie der steife, nasse Fühler einer goldenen Riesenschnecke aus dem Nachthimmel herein durch die Luke ragte. Keiner der Jünger widersprach. Nicht einmal erstaunt waren sie, als sie nahe zum Glas traten und fanden Axel Wiekanders Worte bestätigt. »Mir ist es ein Rätsel. Wie kann ein Mensch nur in halber Dunkelheit so aus der bloßen Stellung des Fernrohrs erkennen, auf welchen Stern das Glas zeigt?« meinte einer bewundernd. »Wie wissen Sie es so bestimmt, Axel?« »Ich fühle, das Zimmer ist voll von dem erstickenden Einfluss des Saturn, Dr. Mohini. Glauben Sie mir, die Teleskope saugen aus den Sternen, auf die sie gerichtet sind,

da alles, was man zum Leben braucht, die Insel hervorbrachte. Auch gab es dort einen vorzüglichen Ton, aus dem die Leute prachtvolle Töpfe und Schalen bereiteten, die hoch bezahlt wurden. Aus diesem Grunde herrschte auf der Insel Wohlstand und Reichtum. Arme Leute gab es dort überhaupt nicht. Die Insel lag im Süden von Japan, nahe dem heutigen Formosa. Ihr Herrscher war Peruno, ein gottesfürchtiger und gerechter Fürst, der mit großer Betrübnis sah, wie der Reichtum und das Wohlleben die Sitten seiner Untertanen verdarb, wie diese sich immer mehr der Völlerei und dem Nichtstun ergaben und die Lehren der Götter verachteten. Alle Mahnungen und das gute Beispiel des gottgefälligen, redlichen Lebens des Herrschers vermochten nicht, die Bewohner von Morigashima wieder auf den Pfad eines ehrsamen Lebenswandels zurückzubringen. Im Gegenteil, die Laster nahmen überhand. Selbst die Beamten, die sich bisher immer in Schranken gehalten hatten, ergaben sich schließlich dem lasterhaften Leben und vernachlässigten ihre Pflichten. Als Peruno sah, dass alle seine guten Lehren nichts helfen wollten und dass ihm die Macht fehlte, gewaltsam eine Besserung der Zustände herbeizuführen, weil die Beamten selbst ein zügelloses Leben führten und nicht mehr gehorchten, wandte er sich an die Götter und bat diese um Hilfe und Rettung. Eines Tages war er wieder im Tempel, in inbrünstigen Gebete versunken. Da hörte eine Stimme, die ihm zuraunte. Das Maß der Sünden Morigashimas ist voll, und die Götter haben beschlossen, die Insel mit allen Bewohnern zu vernichten. Du allein bist ausersehen, am Leben zu bleiben, um der Nachwelt den Untergang der Insel zu verkünden, auf das andere sich ein Beispiel daran nehmen. Halte darum ein Schiff bereit, um, wenn die Stunde naht, dich dem Strafgerichte zu entziehen, das die Götter über Morigashima und seine Bewohner verhängt haben. Weil du gerecht bist und die Götter erst, sollst du die Stunde des Gerichtes wissen. Wenn das Antlitz der Tempelwächter, die als Bild zu einem Eingang des Tempels stehen, rot sein wird, dann schiffe dich ein und säume nicht. Solange die Antlitze ihre weiße Farbe behalten, hat es keine Gefahr. Peruno dankte den Göttern für die Offenbarung und bat diese, seinen Untertanen bekannt geben zu dürfen, auf das sich bekehren könne, wer es wolle. Die Götter bewilligten die Bitte und gaben Peruno die Zusicherung, dass ein jeder, der sich freiwillig mit ihm einschiffte, verschont und gerettet sein werde. Hocherfreut ging der Herrscher in seinen Palast zurück. Er ließ alle Beamten rufen und verkündete ihnen, was ihm die Götter offenbart hatten. Auch gab er Befehl, dies dem ganzen Volke bekannt zu geben. Aber die Beamten und das Volk verlachten die Warnung und spotteten über ihren Fürsten. Ja, einer der Beamten schlich sich eines Nachts heimlich zum Tempel und beschmierte die Gesichter der Bildsäulen mit rotem Ton. Als Peruno dies am Morgen sah, glaubte er, die Stunde des Strafgerichts sei gekommen und schiffte sich schnell mit den Seinen ein. Er forderte das Volk auf, sich zu retten und bat, zu ihm aufs Schiff zu kommen. Doch alle verlachten ihn, und der Spötter, der in der Nacht die Gesichter der Bildhauern beschmiert hatte, gestand seine Tat hohnlachend ein, indem er erklärte, dass nicht die Götter, sondern er die Rotfärbung vorgenommen habe. Aber Peruno entgegnete ernst. Die Götter haben mir nicht gesagt, dass sie selbst das weiße Angesicht der Tempelwächter in Rot verwandeln werden, sondern sie haben nur gesagt, wenn das Antlitz rot sein werde, dann sei die Stunde gekommen. Rot sind jetzt die Angesichter, und an den Worten der Götter soll man nicht drehen und deuteln. Wenn du, Spötter, den Göttern vorgegriffen hast, umso schlimmer für dich. Damit gab Peruno den Befehl, vom Lande abzustoßen und in angemessener Entfernung zu verharren. Kaum war das geschehen, da verfinsterte sich die Luft. Ein Brausen ertönte aus der Tiefe des Meeres, dessen Wellen sich hoch auftürmten, und die Insel sank mit allem, was darauf war, auf den Meeresgrund. Dann wurde es wieder Licht, das Meer lag ruhig wie immer, ein azurblauer Himmel lächelte, aber von der blühenden Insel war nichts mehr zu sehen. Peruno fuhr nach dem Festlande und gab Kunde vom Ende Morigashimas und seiner Bewohner. Noch heute, wenn bei ruhigem Wetter und mondklaren Nächten Fische über die Städte fahren, da die Insel einst gestanden, können sie tief unten die Straßen und Häuser erkennen. Manchmal geschieht es auch, dass die Netze das eine oder andere Stück der früher auf Morigashima angefertigten kostbaren Töpfer waren, eine Vase, eine Schale oder irgendeinen Topf enthalten. Solche Gegenstände sind sehr begehrt und werden hoch bezahlt. Deshalb wird ein jeder Fischer glücklich gepriesen, der ein solches Stück findet. Viele hat es schon verlockt, nach solchen Gegenständen zu suchen. Doch nur wer reinen Herzens ist und den nicht die Sucht nach Reichtum treibt, den lassen die Götter einiges finden. Alle übrigen aber müssen mit leeren Händen und oftmals auch mit zerrissenen Netzen heimkehren. Ende von Morigashima von Karl Alberti. Gelesen von Elli, Oktober 2011. Sternschnuppe von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sternschnuppe von Max Dautendey. golddurchbrannt, meergrün der Himmel, tief gestreckt über nächtig efeugrünen Wassern. Dunkel auf rasender blanker Strömung treiben blattleer kristallgrüne Bäume. Blasse, bange Geschöpfe, Menschenwesen, glasbläulich wie Manetengalerte. Grünstrahlige, violettstrahlige Fühler an Stirn und Hüften hangen im baren Geäst. Schwarz gerissen die Astgerippe peitschen den grün knisternden Himmel, fortgezerrt auf goldblanken Flutgeleisen, grünfeurig die Wurzeln, schlitten mit blutpurpurnen Flossen die Wasser. Die blass scheuen Gestalten, rot irr die Augen, schlüpfen auf den langen, lichten Fühlfäden wie große weiße Spinnen durch die Luft. Pfeifend die Strömung reißt sie mit und die fortstürzende Luft. Lang gedehnt die dunklen Flügel einer ungeheuren Libelle. Lange grün-graue Wolken über den goldgrünen Himmel schießen mit den schwarzen Wassern. Spitz in Ruten das düstre Geäst fegt durch die Goldhelle, zischt grell, in Grünfeueradern gegen das Nachtgrün der Flut. Die roten irren Augen jagen vorüber, ritzen goldgelbe Feuersplitter in die Dämmerung, schneiden in blitzgelben Pfiffen. Die schwarz gesträubten Bäume fliegen vorüber, hinter ihnen elektrisch bleiche Narben in die Flut gerissen. Graue Wolken, goldene Helle, schwarze Wasser rasen vorbei. Die blassen, lautlosen Gestalten kauern, klammern im Geäst, fortgeschleudert, rastlos. Die langen, lichten Fühler tasten. Die roten Augen horchen in die schwarze Endlosigkeit. Nur Flut, nur Himmel. Die roten Augen zischen. Rote Feuerfährten schleifen durch die meergoldene Nacht und schmelzen. Ende von Sternschnuppe von Max Dautendey, gelesen von Hokuspokus.